Ja, hallo, herzlich willkommen zum Murstrom-Podcast, eurem Grazer Podcast rund um Technologie und Gesellschaft. Wir sind frisch zurück aus unserer Sommerpause, die jetzt doch ein paar Monate gedauert hat eigentlich, aber ja, egal. Ja, also eigentlich wie gewohnt sind wir wieder zu zweit als Moderatorenteam anwesend. Wie immer Stefan Hallo. und ich, Marc. Ja, und ihr kennt es eh schon, wir haben wieder einen Gast bei uns, mit dem wir jetzt dann gleich über ein Thema reden werden. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Gast an und dann werden wir das Thema irgendwie erörtern. Unser Gast ist René Hofmüller. Ja, Und hallo. ja, wir fangen ja meistens so an, dass unser Gast oder unsere Gäste sich kurz selber vorstellen, was sie so machen, was für Aktivitäten sie verfolgen und ja, wenn du es vielleicht kurz zusammenfassen kannst, du machst ja eigentlich relativ viele Sachen, bist ja recht umtriebig und aber vielleicht Genau. so kurze Zusammenfassung, dass die Hörer und Hörerinnen dich irgendwie einordnen können. Okay, werde ich versuchen. Also, wie gesagt, mein Name ist Reni Hofmüller. Ich bin Medienkünstlerin, Künstlerin, komme vom Medium her von der Musik, also vom Klang. Habe begonnen, wie sehr viele andere auch, sehr analog und habe mir dann so im Laufe der Zeit mit mehr und mehr digitalen Dingen dazu beschäftigen begonnen. Bin mehr als Zufall und hat schon was mit der Musik zu tun. Mit dem Piratenradio in Kontakt gekommen, so zu Beginn der 90er. Das hat vor allem damit zu tun gehabt, dass damals kaum österreichische Musik, die jetzt nicht Austropop war, irgendwie im Radio zu hören war. Das war nur die Zeit, wo es noch keine im Privaten, egal ob jetzt kommerziell oder nicht kommerziell, gegeben hat. Bin da irgendwie da mit reinkommen, das war Beginn der 90er, schon in Graz. Ich bin ja ursprünglich aus Innsbruck. Das hat sich dann so weiterentwickelt, dass halt dieses Auseinandersetzen mit Technologie immer spannender geworden ist. Und es war eben zuerst wirklich aus diesem eigenen künstlerischen Tun, aus meiner eigenen künstlerischen Praxis heraus. Habe dann auch mitbekommen, Experimente, die, also auch wiederum künstlerische Experimente, die in der damaligen Fassung des Internets passiert sind. Ja, das muss man sich ganz anders vorstellen, als das heute ist. Und habe Wann war auch, das? das ist so 93, 94, so in der Zeit, also erste Hälfte 1990er. Und das war noch eine Zeit, was man, also man muss da echt immer die historischen Kontexte mitdenken, wo die Universitäten auch noch sehr offen waren dafür, dass Leute, die jetzt nicht direkt auf der Uni irgendwie zu tun haben, also weder dort arbeiten noch studieren, die Infrastruktur nutzen können, wenn es einen gewissen Grundlagenforschungscharakter hat. Und da gehörte damals noch, halt nicht mehr so, damals gehörte das künstlerische Experiment da auch noch dazu. Und das war aber dann so, dass klar war, wir konnten damals diese Infrastruktur noch nutzen und das war aber absehbar, dass sich das verändern würde. Und das war dann eigentlich der Grund, warum wir Murti gegründet haben. Das ist so, hat wirklich begonnen mit einer Handvoll Leuten, die mir gesagt haben, ja, wenn wir tatsächlich mit und im Netz experimentieren und arbeiten wollen und selber Kontrolle über diese Infrastruktur haben wollen, müssen wir es ja wirklich selber betreiben, das geht nicht anders. Und haben dann auch damals gesehen, weil wir alle aus dem künstlerischen Kontext kamen und immer noch tätig sind, dass es am sinnvollsten ist, wenn wir da Partnerschaften suchen und Zusammenarbeit suchen mit den anderen in der Stadt. Graz ist ja glücklicherweise klein genug, dass das irgendwie so weit überschaubar ist, dass man sich kennen kann, wenn man mag. Und da haben wir immer gesagt, wir wollen jetzt nicht eine neue Zentrale des Internets aufbauen, sondern das dezentral so weiter wachsen lassen, wie das Internet immer mal ist. Ja, so war es ja immer gedacht. Und deswegen hat es dann auch so gleich so viele Knoten gegeben und so. Das ist eben dann so Ende der 90er dann irgendwie entstanden. Die ESC hat schon vorher begonnen, habe jetzt irgendwie chronologisch ein bisschen verkehrt herum. Das war 1993 bereits in der Blüdemanngasse. Und dort war es damals so, da hat vorher in dem Gebäude, wo wir da waren, hat es eine andere Initiative gegeben, die hat geheißen Fraueninitiative Fabrik, war ein feministisches Projekt. Und ein paar von den Künstlerinnen, die wir jetzt immer noch zusammenarbeiten, haben damals dann die ES gegründet, aus der Notwendigkeit außer, dass die aufgehört haben. Ja, die hätten den Raum aufgeben, die Annette Giesriegel und die haben unseren Proberaum gemeinsam dort gehabt, die Eva Ursprung ihr Tonstudio, die Veronika Fritsch ihr Tanzstudio und das wäre alles irgendwie weg gewesen. Die Eva hat gerade das Studio neu ausgebaut gehabt mit einem Raum im Raum. Also es war irgendwie absurd und es ist schon damals auch schon darum gegangen, darüber nachzudenken, wie man Raum verstehen, wie wir Raum nutzen wollen, wie man auch irgendwie gemeinsam gestalten können, wie man auch anderen zur Verfügung stellen können und so. Und da war einfach klar, es gibt den Raum, den würde man verlieren, wenn wir nichts tun, also müssen wir was machen. Ja, also das heißt, aus einer sehr praktischen Überlegung heraus ist das damals mit der ESC dann irgendwie gewesen, das war 1993. Und Also ich bin da im Prinzip einfach so immer so hineingewachsen. Ja. Also ich bin in das Radio so eingewachsen und habe das dann einfach auch damals mitgegründet und mitbetrieben. Die ESC damals auch mitgegründet, weil es aus dieser Notwendigkeit außer, Murti gegründet aus der Notwendigkeit außer, dass klar war, ist, wenn wir, wie gesagt, da was tun wollen, dann müssen wir uns drum kümmern. Ja. Das wird nicht von allein passieren. Ja. Und immer mit dem Konzept oder mit dieser Praxis, dass wir das immer nicht nur für uns selber gedacht haben, die paar Menschen, mit denen wir gerade zusammengearbeitet haben, selber, sondern einfach zu sagen, okay, das ist Infrastruktur für die Stadt. In jedem Fall. Egal, ob es jetzt ein physischer Raum ist, ob es der Medienraum wie ein Radio ist oder ob es jetzt das Internet als wiederum Medien und dabei infrastruktureller Raum. Und immer nicht kommerziell. Du hast ja jetzt schon so sehr große Spannweite aufgemacht. Also vielleicht dann, wir werden jetzt eh auf die einzelnen Dinge dann ein bisschen ins Detail eingehen. Mhm. Die erste Frage, die sie bei mir gleich gestellt hat, warum ist es dann eigentlich so gewesen, dass experimentelle künstlerische Zugänge aus den Universitäten verdrängt wurden oder keinen Platz mehr gefunden haben? Was war sozusagen der initiale Grund, warum es so etwas gebraucht hat? Also den ich kenne, wo ich nicht weiß, ob es wirklich der essentielle Grund war einfach Kommerzialisierung der Universitäten. Ja, es hat mehr und mehr begonnen, dass man gesagt hat, das muss irgendwie klar sein, wofür die Ressourcen verwendet werden. Damals hat es irgendwie begonnen, massiver, das hat sich auch vorher schon gegeben, aber massiver begonnen, dass Drittmittel von den einzelnen Instituten irgendwie eingefordert worden sind und damit einfach immer mehr Ressourcenkontrolle über das, was da ist. Mhm, okay. Also das kann man es auf das irgendwie zusammenfassen. Okay. Ob dann noch andere Dinge auch noch waren, weiß ich nicht. Mhm. Aber nachdem es eben nicht nur in Graz so war, sondern in mehreren. Und das war halt auch so, das ist, wie sehr oft, ja, es hat auch Personen gegeben, der Peter Langmann, der damals das Gewi-Lab irgendwie so mit betreut hat von der Uni her, der war halt auch sehr offen und der hat sich sehr dafür eingesetzt, dass das geht in der Zeit, wo es gegangen ist. Also wenn du solche Persönlichkeiten und Personen hast, die das machen und die versuchen, Türen offen zu halten oder Möglichkeiten offen zu halten oder überhaupt diese Möglichkeiten zu denken, ja, dann kann sowas gehen, beziehungsweise wenn man diese Personen nicht hat, wird es halt viel schwieriger. Und muss man aber auch dazu sagen, wiederum Zeit mit bedenken, ja, das war halt so, ab Mitte der 80er Jahre ist das Internet in der Form, wie es eben damals existiert hat, ja, das ist noch Pre-Web, als Kommunikationsmöglichkeit auch für Künstler und Künstlerinnen sehr, sehr spannend gewesen. Also ich würde ja sagen, dass die jetzt irgendwie künstlerisch und konzeptionell wirklich spannenden Projekte, alle, nicht alle ist jetzt gemein, aber viele von denen, die reizvoll sind eigentlich vor dem Web irgendwie entstanden. Ja. Mhm. Also das war, da waren einfach verschiedenste, miteinander in verschiedenster Weise verbundene Computer. Mhm. Und da hat es viel Experiment gegeben. Und das hat eine Offenheit gegeben, von den Unis her das zu tragen. Es hat aber auch die Künstler und Künstlerinnen gegeben, die tatsächlich Konzepte und Ideen gehabt haben, die gesagt haben, wir wollen das machen. Mhm. Also es braucht ja beides. Ja. Du brauchst halt die ein Bedürfnis haben und eine Idee und die Energie, das auch zu machen. Und das war halt. Und das war klar, dass sich da was ändert, jetzt von der Struktur der Unis her. Und die Überlegungen waren halt, wenn wir uns das vorstellen als einen Raum, den wir zum einen spannend finden, drin zu arbeiten, und zum anderen auch wichtig, so von dem, wo es sich hinentwickeln wird. Also da haben wir nicht dran gedacht, dass das jetzt so sein wird, wie es jetzt ist, ja. Aber es war auf jeden Fall klar, das muss einfach größer werden. Mhm. Und dann haben wir in der Zeit, wie man das halt so macht in unserem Bereich, zu etlichen Treffen eingeladen, da sind immer wieder mal sehr viele Leute kommen, und da sind aber schon, das war halt so 97 oder so, hat schon einfach etliche Menschen gegeben, die gesagt haben, was E-Mail-Adresse, was brauche ich das, eine Standleitung, was ist das überhaupt für ein Job, ja. Das ist nicht so lange her. Mhm. Ja, und das war nicht so einfach, das irgendwie klar zu machen. Und dann war es auch so, dass halt, weil die Leute, die es initiiert haben, eben wirklich aus dem Kunstkontext kommen, wir uns auch wirklich darum bemüht haben, den anderen, mit denen wir zusammenarbeiten, von denen wir wissen, irgendwie diese Möglichkeit zu geben und denen das auch zu erklären. Da waren aber viele Menschen dabei, die sich jetzt überhaupt nicht mit Technologie auseinandersetzen. Und für die das jetzt nicht irgendwie primär auch politisch, gesellschaftspolitisch, wie immer, ein wichtiger Raum war, sondern das gibt es halt auch, so wie es halt Telefon gibt oder so. Ja? Mhm. Und deswegen war es ja gar nicht so einfach, weil der Ansatz, den Mutter gewählt hat, ja sehr, sehr technischer war, oder so mal ein Techniker immanenter Bestandteil des Ganzen ist. Das heißt, die Kunst hat sich quasi aus den Unis rausbewegt im Laufe der Zeit irgendwie. Ja. Kann man das so also sagen? Auf jeden Fall hat die tatsächlich die Infrastruktur in der Weise von der Uni gebraucht hat, weil eben, wie gesagt, man muss echt immer die Zeit mitdenken. Ja. Zu der Zeit hat es irgendwie, da war die Standardausrüstung von Menschen, wenn sie über beim Computer gehabt haben, ein 28 oder 56K Modem. Mit dem 56K Modem waren wir schon richtig flott dabei. ISDN-Leitung war ganz heiß. Ja. Oh ja. Und das sind einfach völlig andere infrastrukturelle Situationen und dann hast du die Universitäten, die tatsächlich gut angebunden sind. Das Internet daheim war da noch nicht. Oder ganz selten. Oder also hauptsächlich bei denen, die jetzt von mir aus Informatik studieren oder Telematik oder wie auch immer. Aber es war jetzt nicht so selbstverständlich wie Strom. Ja? Ja. Und das war klar, das verändert sich. Also geht im Prinzip unter Umständen ein Raum da irgendwie komplett verloren oder... Also da war die Kommerzialisierung in dem, jetzt nicht nur von den Unis, sondern vom Netz, in dem Ausmaß auch noch nicht absehbar. Mhm. Das war wirklich eine Zeit, wo es einfach unglaublich spannend war. Aber da hast du dich gefreut, wenn du eine E-Mail gekriegt hast. Wow, eines. Ja, das und das war auch gehaltvoll. Ich weiß noch, dass ich am Anfang da gesessen bin, also so wie man halt, ich will das gar nicht, ich will nicht nostalgisch wirken, ich will nur sagen, das war einfach auch von der Quantität her ganz eine andere Angelegenheit, als es jetzt ist. Ja. Da war auch jedes einzelne E-Mail noch viel konzentriertere Angelegenheit, weil das zum Teil jetzt wirklich vom technischen Aufbau her so war, dass das über die Telefonleitungen von einzelnen Leuten dann gegangen ist. Das heißt, die haben ihre Modems online halten müssen, damit andere sich einwählen können. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass, also Schilling-Zeiten noch, gell, dass manche Leute dann 12.000 Schilling Telefonrechnung gezahlt haben. Nur damit andere ab und zu ein E-Mail lesen oder schreiben können. Also es ist wirklich ein komplett anderes Szenario. Und da denkt man, und das ist schon vielleicht auch so diese Frage mit dem, wenn Dinge zu selbstverständlich und einfach zugänglich sind, nimmt man sie vielleicht dann nicht mehr so ernst und denkt nicht mehr so intensiv drüber nach oder so, weil für mich war das schon immer so, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn der Ewald Kau, der das damals gemacht hat, der hat, kann man auch dazu sagen, der ist Techniker von der Ausbildung her, Ingenieur, ich weiß jetzt nicht genau was, und der hat sehr gut verdient, also es war jetzt für ihn ökonomisch nichts Bedrohliches, aber trotzdem ist also, dass du dir das schon einmal irgendwie, also eben leisten können musst, dass du das auch tun, du musst eine gewisse Vorstellung von einer abstrakten Gemeinsamkeit und Gemeinschaft haben, dass du dir auf sowas einlässt. Und das waren halt auch die Leute von und mit denen ich solche Dinge erklärt habe, muss man einfach sagen, das hat sehr viel mit den Personen zu tun. Ne? Mhm. Ja, und dann ist er von der Uni ist dann gleich ins ESC, aber das ist dann, oder da war noch was dazwischen, war das dann noch Piratenradio? Also kurz, was Piratenradio ist, erklärt. Ja, also auch wiederum Zeitreisen, gell, es sind viele Zeitreisen, die wir machen. Wir schreiben das Jahr 1990, glaube ich. Da hat also mir auch nicht mehr so ganz, also entweder ich habe es echt vergessen oder ich habe es gar nicht so richtig gewusst, warum das so ist. Es hat plötzlich in Österreich in mehreren Städten und zum Teil aber im Land, witzigerweise, haben Leute angefangen, so mit kleinen Sendern Programm auszustrahlen. Kleine Sender hat 5 Watt, also klein hast physisch so groß wie Zigarettenschachtel ungefähr. Antennen waren meistens irgendwie, also bei uns war es zum Beispiel so, wir haben eine Zeltplane gehabt und haben einfach mit einer Alufolie so Antennenmuster irgendwie aufgebaut. Das war immer so, dass das der gesamte Frequenzraum wird ja von der Fernmeldebehörde kontrolliert. Das ist so ein Bundesland, also eine Landesangelegenheit, also jedes Bundesland macht das extra. Und die betrachten diesen Raum nach wie vor, also es war damals schon so und ist auch heute noch so, als den Raum, um den sie sich kümmern müssen, wo sie zuständig sind und eigentlich übersetzen kann man das dann mit, der ihnen gehört. Ja, und sobald da irgendwas in dem Raum passiert, das nicht, von dem sie nichts wissen, ist das illegal und sie machen sich auf die Suche. Man muss aber ergänzen, Österreich war ja so in Sachen Medienentwicklung unglaublich rückständig. Also das kann, also das kenne ich nur aus Geschichten und aus alten Filmen. Aber ja, Österreich war ja da weltweit eine der rückständigsten. Ja, es war dann immer, was ich sehr gemein finde gegenüber diesem anderen Land, aber Österreich ist dann immer mit Albanien verglichen worden. Genau, und Albanien kann nichts dafür, gell, sage ich nochmal, das tut mir leid für dieses andere Land, aber das war einfach so, um das irgendwie vom Gefühl her zu vermitteln, dass wir zwar jetzt rein geografisch in der Mitte Europas liegen, aber sonst nicht unbedingt. Ja. Und also es war ja niemandem erlaubt, irgendeinen eigenen Sender zu machen, ein eigenes Radio zu machen, also die Öffnung der Medienlandschaft war ja... Es hat drei Radiostationen gegeben, Ö1, das hat aber damals irgendwie anders geheißen, oder? Ö1, Ö-Regional und Ö3, klar. Mhm, Ö3 war klar. Damals auch, muss man auch sagen, ein revolutionär guter Sender, ja. Wahnsinnig weit weg von dem, was die jetzt tun, ja. Die haben irrsinnig gute Sendungen gehabt, vor allem Musik. Bitte. Ja, also jetzt rein nur mal so, nur mal von der Chronologie her. 1990 beginnt Ja, weil das wird auch ein bisschen Beraten. So der Aufhänger werden heute, ja, in der Folge. So ein bisschen so deine, so Geschichte, okay, und Geschichte von der ESC eben, genau, die ja doch sehr eng zusammenhängt. Ja, genau. Also 1990 ist irgendwie die Zeit, wo Piratenradio beginnt in Österreich. Hat, muss man aber auch, also wenn wir schon bei Zahlen sind, gell, auch sagen, es hat immer wieder Piratenradio gegeben. Es hat zum Beispiel so 1973 oder so hat es mal eins gegeben, das hat geheißen, ich glaube, Österreich frei, also eh in Bezug auf Ö3, Ö-frei. Es hat selbstverständlich auch in der Nazi-Zeit, als eine der Widerstandsformen, hat es auch immer wieder Radiosender gegeben, was eh wirklich schwerstens bewundernswert ist. Also es war immer wieder, ja, das ist ganz interessant, finde ich ja deswegen ganz interessant, weil solche Dinge offensichtlich wirklich in Wellen kommen. Ja. Es war in den 70er Jahren, war es eben, glaube ich, ausschließlich Österreich frei und das war, also entweder das war in Wien, es gibt im bei der Helsinki gibt es eine von, es haben wir, da haben wir eine Zeit lang, haben wir eine Zeitung herausgebracht und es gibt eine, die sich spezifisch mit freiem Radio in Österreich beschäftigt und da haben wir das ein bisschen aufgearbeitet. Aber es ist jetzt schon zu lang her, dass ich mich jetzt da konkret noch genau erinnern kann. Mhm. Auf jeden Fall ist wieder so eine Welle in den, zu Beginn der 1990er. Und das ist dann echt in mehreren Städten. Es ist dann auch so, dass da zum Teil Universitäten bereit sind, das quasi als Ort passieren zu lassen. Und der Grund, warum das wichtig ist, ist, die Polizei und auch die Fernmeldebehörde dürfen universitären Grund nicht betreten, ohne die Einladung, also ohne das Einverständnis vom Rektor. Ja? Mhm, okay. Das heißt, das ist sowas wie in gewisser Weise geschützter Raum, kann man sagen. Und das war in Wien war es auf jeden Fall so und es war in Graz so, dass auf der TU ein Radiostudio betrieben werden konnte. Und das waren damals das Radiokasten Radio Zarg. Und die haben halt einmal in der Woche, es war einmal sehr, sehr limitiert, die haben einmal in der Woche, ich glaube, eine Stunde lang Programm gemacht. Dann hat es ein anderes gegeben, das hat Carsten, da war ich mit dabei, das hat Carsten Radio Dauerwelle. Wir haben am Sonntag zu Mittag gesendet, 20 Minuten, weil da haben wir gewusst, das ist die Zeit, die Behörde braucht, bis sie draufkommt. Also das, dass sie sehen, dass da sich in dem Frequenzband was tut, was nicht hingehört, ist eine Frage von Sekunden. Ja? Weil das wird laufend gescannt, das Band, und sobald da irgendwas auftaucht in dem Band, was da nicht hingehört, macht das einen Peak. Und das, also das ist, und ich glaube, sie haben akustische Signale oder wie immer. Also das geht echt schwuppdiwupp und die wissen das. Aber bis sie einen gepeilt haben und bis sie dann von dem Punkt, von dem aus sie peilen, dort sind, wo man selber ist, die Zeit kann man quasi kalkulieren und sagen, okay, dann hat man das minus die Zeit, die man braucht zum Abbauen, ist die Sendezeit. So hat sich das dann berechnet und in unserem Fall waren es also 20 Minuten. Ja? Das ist eben so, also das ist 90, 91. Und dann hat es, also in Wien hat es sogar relativ lang funktioniert, damals ist dann gerade auch der Standard aufgedacht, genau, das war relativ am Anfang der Lebenszeit des Standard. Die haben dann auch das Programm abgedruckt, was echt sehr spannend war. Ja, weil die haben sowieso, also das machen sie heute noch, ja, dass sie irgendwie die verschiedenen Radioprogramme abdrucken, aber sie haben eben auch das Radioprogramm von den Piraten abgedruckt. Und das hat in Wien eigentlich recht lang funktioniert. Und in Graz war es so, dass die erste Politik war, dass sie versucht haben, die Sendenden, also die Orte zu finden, von denen aus gesendet wird und das Equipment zu konfiszieren. Und nachdem dann irgendwann klar geworden ist, das ist eigentlich ziemlich ressourcenintensiv, haben sie dann zu einer anderen Variante gegriffen, nämlich sie haben einfach ein stärkeres Signal drüber gelegt. Und das ist dann eine Geschichte von, das Band wird gescannt, man sieht, dass da was ist und auf der gleichen Frequenz und wir haben mit 5 Watt gesendet. Und das heißt, da brauchst du nicht viel Ausrüstung und damit war das eigentlich vorbei. Und das hat aber dann eigentlich so mehr die politische Auseinandersetzung da begonnen, wo es darum gegangen ist, da ist Österreich dann gerade zur EU beigetreten, das war 1993, und es war klar, dass mit dem EU-Beitritt Österreich sein Mediengesetz, die Nutzung der Medienressourcen ändern muss, weil das nicht EU-konform ist. Und das war dann eigentlich die Chance, dass alle die Radio machen wollten, sowohl die kommerziellen als auch die nicht kommerziellen, dann Frequenzen beantragen können, das sind die ersten dann ausgeschrieben worden, die sind alle an Kommerzielle vergeben worden, die Freien und andere Kommerzielle, die nicht zum Zug gekommen sind, haben geklagt und haben Recht gekriegt und die haben damals das Gesetz so batschert gemacht, dass diese Klage aufschiebende Wirkung gehabt hat. Das heißt, das sind alle Kommerziellen in allen Bundesländern, so wie eben die Antenne Steiermark und wie die halt alle heißen, waren schon in den Startlöchern, haben schon ihr Jahr Probebetrieb da irgendwie gemacht, damit das Ganze irgendwie funktioniert, das ganze Werkeln. Und dann kommt die Entscheidung vom Verfassungsgerichtshof, das stimmt, dass die nicht kommerziellen und die paar, die nicht zum Zug kommen, sein Recht haben. Und damit war das eigentlich eine ziemliche finanzielle Katastrophe für die kommerziellen. Mhm. Und das ist so weit gegangen, dass dann ein paar gemeinsam beim Europäischen Gerichtshof das eingeklagt haben in Straßburg und wir haben dann gewonnen und damit ist dann musste der Markt neu organisiert werden und mussten auch andere Arten von Frequenzen ausgeschrieben werden. Mhm. Und dann haben sie so gemacht, dass sie, weil am Anfang waren es nur regionale, ja, das war also jeweils nur pro Bundesland, und dann haben sie angefangen mit den lokalen. Mhm. Dass man also wirklich so Stadt-Städte-Radio betreiben kann. Mhm. Das ist dann so 95. Vielleicht nochmal Verständnisfrage. Diese Piratensender, wie weit haben die ausgestrahlt? Also waren die jetzt 500 Meter weit zu hören oder 50 Kilometer weit? Oder nein, zum einen, also man muss sozusagen irgendwie zum anderen einfach jetzt rein wieder technisch vorstellen, wie sich diese Wellen so ausbreiten. Das ist eine elektromagnetische Welle, ja. Und sobald da irgendein Gegenstand im Weg ist, wie der Schlossberg oder ein größeres Haus oder ein Wald, ist das nicht mehr empfangbar. Das heißt, es kommt zum einen einmal, ist ganz wichtig zu wissen, von wo aus man überhaupt senden kann, damit man hörbar ist. Das war einer der Gründe für die TU damals, wo die sind einfach ganz oben, die Antenne oben am Dach irgendwie haben können. Und zum anderen hängt es halt davon ab, wie stark der Sender ist, und die Sender, die verwendet waren damals, das waren, glaube ich, alle so maximal 5 Watt Sender. Das heißt, es war ein sehr krachiges, es war ein sehr schwaches Signal, und das war dann so, wenn du es jetzt irgendwie so versucht hast, im Radio zu hören, hat es irgendwie so gerauscht, und dann hat man, und dann hast du gesagt, okay, da war das, da könnte es jetzt gewesen sein, und dann musst du mit der Antenne dann nochmal rumfuddeln. Also es war meistens so, dass wenig von dem, was wir da an Sendungen produziert haben, tatsächlich von irgendwem gehört worden ist. Weil dann ist es halt auch noch so, wenn man so kurze Sendezeiten hat, ja, man bringt das einmal zusammen, 20 Minuten. Ja. Und niemand hat die Gewohnheit gehabt, Radio zu hören, muss man auch dazu sagen, ja, weil oder wenig Leute, ich meine, es hat ein paar Sendungen eben gegeben auf Ö3, aber die waren eben zu einem bestimmten Zeitpunkt, also es war wirklich so, da war Radio hören, da hast du gewusst, jetzt ist 5, jetzt ist, ich kann mich nicht mehr erinnern, die Sendung, aber ja, jetzt hört man. Und sonst war das einfach nichts, wo man irgendwie was damit zu tun gehabt hat. Ja. Wie groß war diese Szene damals? Kann man das irgendwie in Zahlen? Also ich versuche es zu rekonstruieren. Radio Dauerwelle waren, glaube ich, so ungefähr 10 bis 15 Leute. Radio Zarg waren, glaube ich, auch so 10 bis 15 Leute. Das hat sich dann also eine Gruppe gebildet, die hat sich dann Pressure Group Freies Radio oder sowas in der Art. Okay. Da waren dann nochmal ein paar andere Leute dabei, die eben nicht, also die gesagt haben, sie wollen nichts Illegales tun, weil es war klarerweise illegal. Mhm. Ja. Aber sie wollen die Idee unterstützen und so. Und da waren dann auch wieder ein paar. Da waren aber andere Dinge dann zu tun, weil die haben eher so Lobbying betrieben und hat eben Presseersendungen gemacht und gesagt, es muss irgendwie die Möglichkeit geben, dass auch Menschen, die jetzt, also dass nicht nur der Staat Radio macht, sondern auch normal. Ja. Also normal. Menschen einfach, genau. Keine Institutionen, das war genau, eigentlich die Geschichte. Genau. Mhm. Und inhaltlich halt immer mit dem begründet, dass es einerseits irgendwie einfach um andere Inhalte gehen können muss, dass es von der Form, wie Inhalte aufbereitet werden, anders möglich sein muss und vor allem, dass eine andere Art von Musik gespielt werden kann. Ja, also nämlich eben ganz viel von dem, was in Österreich war, immer schon ein Land, wo echt viel Musik produziert worden ist. Und das ist aber nirgendwo aufgetaucht. Ja. Das heißt, das war entweder irgendwie, hast du es halt in den paar Plattenläden irgendwie kriegen können, die es halt gegeben hat, oder in Konzerten. Aber es ist sozusagen nie an eine größere Öffentlichkeit irgendwie kommen. Und das war, glaube ich, schon eine von den zentralen Forderungen. Und dann einfach diese ganzen, Gruppen von Menschen oder Interessen, die einfach nie zu Wort kommen, ja, die keine Sprache haben oder so, dass die halt die Möglichkeit haben. Und dann ist es gegangen um also nicht deutschsprachiges Radio und solche Sachen. Und das gemeinsam war das halt dann. Und dann gab es eben 2 Jahre oder so, wenn ich mich recht erinnere, war die Zeit, wo sehr viel eben politische Arbeit gemacht worden ist. Es war die Zeit, wo die Klage beim Gerichtshof in Straßburg gerannt ist. Mhm. Und dann ist eben der positive Bescheid gekommen von Straßburg und dann sind Frequenzen neu ausgeschrieben worden. Und daraus hat sich dann irgendwie diese freie Radioszene entwickelt, die man heute kennt. Mhm. Genau. Und das ist eben Radio Helsinki in Graz und Radio Orange in Wien und Frequenz in Liezen und Agora, Agora in Klagenfurt, wobei Agora nochmal ein bisschen eine speziellere Geschichte hat, weil die noch viel intensiver mit diesem. Also die haben tatsächlich ein zweisprachiges Radio aufgebaut, ja. Mhm. Und haben dann intensive Kooperationen mit dem ORF gestartet. Also da hat es verschiedene Phasen gegeben. Auch. Und dann eben Radio Freirad in Innsbruck und im Salzkammergut gibt es. Also es gibt, glaube ich, mittlerweile gibt es 15 oder so oder 18 sogar. Da kann man ja vielleicht auf das da gibt es freie CBA Radios, wie auf hinweisen. Der CBA, genau. Da werden die ganzen oder viele Sendungen gesammelt und archiviert und zum Nachhören aufbereitet. Genau. Da kann man sich dann mal durchhören. Genau, so große eine sehr, sehr große Datenbank. Ja. Und du machst ja auch heute noch. Genau. Ja, ich habe schon ganz, also, weil ich halt irgendwie mit Klang und Sound und all möglichen Geschichten irgendwie beschäftigt und weil ich das Experiment auch sehr gern mag, habe ich mir gedacht, das wäre total schön. Das war eben was ich zum Beispiel sehr vermisst habe, dass man bestimmte experimentelle oder irgendwie schräge Geschichten einfach, die hat man immer nur in der Nacht gehört. Ja. Das war immer so verbannt von ab 11 irgendwann. Und ich habe das immer extrem arg gefunden und unfair und eben habe mir gedacht, ich würde das in der Früh hören oder am Vormittag oder so. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich das will, dann muss ich es halt machen. Wenn es noch nicht gibt, ja, und die Möglichkeit gibt. Und dann habe ich begonnen, ich habe es am Anfang von 7 bis 10 in der Früh gemacht. Jahrelang, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich kann so früh, das schaffe ich irgendwie nicht mehr. Und bin dann umgestiegen von 10 bis 12 und finde das aber nach wie vor total schön und wichtig, weil es eben genau das ist, dass man eine ganz andere Art von Atmosphäre schaffen kann. Ja? Und ich mache zum Beispiel auch so Geschichten, dass ich, wenn ich mit dem Aufnahmegerät irgendwo unterwegs bin, nicht mehr viel auf. Ja? Also das kann, geht von Gesprächen über konkrete Sounds, die ich brauche für Installationen oder so, bis halt hin einfach zu ganz klassischen Field Recordings. Das heißt, man schaltet das Gerät einfach ein und lässt es rennen und was auch immer passiert, dort, wo man gerade aufnimmt, das ist halt. Ja? Und ja. Das kann Blätterrauschen oder Fluss sein, genauso wie Verkehr oder, keine Ahnung, Kaffee ausgebrabbelt, ist wurscht. Und dann nehme ich solche Aufnahmen und spiele gleichzeitig dann auch eine von den CDs, die ich total gerne mag, von irgendeiner Band, die ich gerne mag, nehmen wir Radian zum Beispiel. Ja? Mhm. Und stelle mir dann vor und moderiere das oder versuche so eine Atmosphäre zu schaffen. Stellt euch vor, die Aufnahme, die jetzt, also das Field Recording ist von Catania vom Hauptplatz. Da hört man im Hintergrund den Fischmarkt und das hört man irgendwie. Und Radian hat die CD im Studio aufgenommen. Wie würde es klingen, wenn Radian auf dem Platz spielt? Ja? Und dann spielt es gleichzeitig. Solche Sachen. Ja? Mhm. Also einfach ein bisschen mit dem, also einfach darüber nachzudenken, was Fantasie ist, ja, und wie viel irgendwie so über das, was wir hören, eine Welt entstehen kann und dann vorstellen. Und das ist einfach total lustig. Oder manchmal spielt zwei CDs gleichzeitig von zwei Bands, weil manchmal passt das meiner Meinung nach extrem gut zusammen. Manchmal geht es gar nicht, okay, das muss man halt wieder aufhören damit. Aber solche Dinge, das mache ich mir am Dienstag am Vormittag und finde es nach wie vor extrem schön und habe auch sehr oft, also jetzt, ich meine, das hat man nicht, aber jetzt ist ja sozusagen wieder ein bisschen mehr Normalzeit oder wie auch immer, sehr viele Live-Gäste und es geht meistens um irgendwas, was mit Kunst zu tun hat, mit Experiment oder halt irgendwie von mir so Technik, Technologie, aber es kann auch manchmal sich in ganz was anderes hin entwickeln und dann reden wir über, also nicht ein Kochrezept oder so, also es hat da immer was mit dem zu tun, was das halt gerade für Menschen sind. Und ich mache es halt sehr gern live. Ich finde, live ist im Radio ein unglaublich schönes Format. Wie heißt die Sendung? Hotel Passage, auf Helsinki dann. Dienstags von 10 bis 12 auf 92,6. Gut, das können wir verlinken. Sehr schön. Gut. Wie finden wir jetzt wieder zurück? Ja, jetzt hätten wir Geschichte. In die Geschichte, genau. Ich handle mir nochmal zurück. Also wie gesagt, jetzt mache ich es ja am Vormittag. Davor habe ich es in der Früh gemacht. Und das ist so, dass Helsinki ja sehr viel vom Beginn an dann mit den verschiedenen auch rechtlichen Möglichkeiten gespielt hat, die es so gibt. Also es war so, Österreich tritt eben der EU bei, die müssen das Gesetz ändern das, machen das aber eben etwas holperig. Daraufhin gibt es einen großen Protest von allen möglichen, das hat das auch beschleunigt, weil da eben ein paar kommerzielle Radios auch mit dabei waren, die sich da irgendwie aufgeregt haben. Sonst weiß man nicht genau, hätte es vielleicht länger dauert oder nicht, keine Ahnung. Und dann war es so, dann gibt es eben diese Lokalradiofrequenzen, aber da gibt es ja auch nur begrenzte Ressourcen. Ja? Also die Frequenzen sind ja tatsächlich was jetzt nicht so wie, weiß ich nicht, Strom oder so, dann hat man eine weitere Steckdose, sondern oder eine weitere Zuleitung von mir aus oder so. Auch nicht unbegrenzt, aber halt auf jeden Fall mehr als Frequenzen. Ja. Und dann wird das ausgeschrieben, dann gibt es natürlich auch irgendwie ein Gerangel und dann ist auch die Frage, was für politische Konzepte stehen jetzt da dahinter von der zuständigen Behörde, die dann auch entscheidet, die kriegen das nicht. Ja, das ist die RTR in Wien. Und da spielen natürlich dann verschiedenste Sachen irgendwie mit ein. Und es war schon gut, dass es die Entscheidung gegeben hat vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass es eben das Recht auf freie Meinungsäußerung gibt. Und damit war einfach klar, man muss dem nicht kommerziellen Radio einen Platz einräumen. Und dann ist aber noch nicht klar, was für Art von Frequenz man kriegt oder was für Art von Lizenz man kriegt. Und es gab damals dann die sogenannte, also die erste, die wir dann irgendwie gemacht haben in Graz, war, also zuerst waren wir auf der Antenne Steiermark, weil in Graz haben sich die Freien und die Antenne haben sich geeinigt auf so eine Zusammenarbeit auf der gleichen Frequenz. Und das hat so ausgeschaut, dass wir 5 Stunden Sendezeit zur Verfügung gehabt haben. Das war immer am Sonntag am Abend von 8 Uhr abends bis 1 Uhr früh. Vor uns war der Radiopfarrer. Ja. Das war dann immer so, haben wir gesagt, das ist ein sogenannter Ausschaltimpuls. Ja. Das haben sie halt auf jeden Fall vor uns da eingesetzt und um 1 Uhr früh ist dann wieder zurückübergeben worden an die Antenne. Eine Zeit lang war das so, das Sendestudio von der Antenne ist in Dobel unten. Das ist in einem Areal, wo der erste Sender irgendwie aufgebaut worden ist, schon in den 30er Jahren, das ist dann von den Nazis übernommen worden und Musik auch noch, ich glaube der Adler, also ich weiß nicht, ob der Adler jetzt immer noch hängt, aber es ist sehr lang hängt. Da sind ja die alten Sendeanlagen noch drin, also ist das ziemlich skurril. Und eine Zeit lang, also ich glaube 2 Jahre sind wir da irgendwie ein Jahr sind wir runtergepilgert und irgendwann hat die Antenne uns dann das Startkapital gegeben, um in der Stadt ein Studio aufzubauen. Das haben wir dann auch gemacht. Und zu der Zeit war es so, also eben 5 Stunden Radio-Sendezeit, also sehr viel Zeit sich mit dem zu beschäftigen, also entweder vorzuproduzieren oder live, wenn das jetzt anders mit 24/7, ja. Ja. Ist eine andere Art mit der Zeit irgendwie umzugehen und so. Auf jeden Fall haben wir uns da sehr viel Zeit genommen. Am Sonntag ist ausgestrahlt worden und am Montag am Abend haben wir uns getroffen zur Feedbackrunde. Und dann ist immer irrsinnig gekürzt worden. Und das hat im Prinzip hat's echt so, kannst sagen, das hat irgendwie 2 Lager gegeben, die nicht kommerziellen und die kommerziellen. Es hat letztlich dazu geführt, dass es eine Spaltung gegeben hat, die jetzt darin gemündet hat, dann, dass es jetzt dem Radio Helsinki gibt und ein Medienprojekt freien, also Soundportal. Das war damals ein Putsch, ja, die haben, das war im November 97, glaube ich. Die haben, also der kommerzielle Flügel, ja, die haben sehr viele Leute irgendwie in den Verein aufgenommen. Es hat eine Generalversammlung gegeben und bei der Generalversammlung haben sie dann alle Nicht-Kommerziellen ausgeschmissen. Ist immer noch irgendwie, ist noch, also mir zumindest immer noch traumatisch in Erinnerung. Ja. Und es war damals auch so, dass wir hätten zwar können, das einfach, also das war so, wir sind wirklich auch physisch hinausgebeten worden, sie haben uns die Schlüssel abgenommen und so, also es war richtig, das war schon ziemlich massiv und wir waren alle so verdattert und eigentlich geschockt, wirklich geschockt, dass wir im Prinzip das alle gemacht haben, wir haben mit allen möglichen gerechnet, aber nicht mit sowas auf jeden Fall. Wir hätten können, wenn wir das innerhalb, glaube ich, von 14 Tagen oder so quasi wieder eingefordert hätten, hätten wir uns auch wieder Zugang dazu verschaffen können, aber wir waren so perplex und so, überrumpelt irgendwie von der Situation, dass wir nichts gemacht haben. Und damit war irgendwie klar, wir haben im Prinzip den Status, den die geschaffen haben, akzeptiert. Und dann ist eine Zeit lang das, was dann als Radio Helsinki bekannt worden ist, im Prinzip auf der Straße gestanden. Und dann haben wir angefangen, also dann haben wir einfach quasi nur Trockenradio gemacht. Ja. Wir haben uns ein Vereinslokal gesucht, ein kleines, wo wir ein Studio eingebaut haben. Hat da so ein bisschen einen Kellercharakter gehabt, irgendwie wie da. Und haben dann, und das war wohl 1998, die erste Streaming-Geschichte gemacht. Ja, das war nur Real Audio und keine Ahnung, es war technisch wirklich gruselig, aber gleichzeitig natürlich auch so, dass es unglaublich spannend war und es war, also da haben wir echt das Gefühl gehabt, okay, da bringt man dann diese verschiedenen Medien zusammen in einer Form, wie wir das machen wollen und innerhalb wahnsinnig kurzer Zeit haben wir einfach Leute beieinander gehabt, die das mit uns gemacht haben, die gesagt haben, ja super, taugt mir, mache ich Programm. Ja, dann haben wir immer so, muss man jetzt echt sagen, sehr kondensierte Medienrechtseinschulungen gemacht. Ja. Und die Idee war immer, die Leute müssen das selber können. Ja. Also es kann jetzt dann kein Techniker oder Technikerin geben, die einem das macht, sondern man kriegt einfach gesagt, wie das Mischpult funktioniert. Nachdem viele von denen, die Programm gemacht haben, selber Musik gemacht haben, war das jetzt auch nicht so fern. Ja. Aber für manche Leute muss das wirklich gewesen sein, wie die, ich weiß es nicht, ja, wie du wirst in die ISS eingesetzt oder so. Ja. Und wir haben aber so gemacht, passt schon. Und dann hat sich und das war eben so die Zeit, wo dann verschiedene Lizenztypen vom Staat irgendwie kreiert worden sind. Also es hat die regionalen gegeben und dann die lokalen. Und dann haben sie 2 weitere noch erfunden, damit man halt ab und zu mal was machen kann, beziehungsweise um mal vielleicht zu testen, welche von den Frequenzen irgendwie überhaupt nutzbar sein. Das Problem ist nämlich, Österreich ist jetzt geografisch betrachtet recht klein, ja. Und diese Radiowellen breiten sich halt einfach überall hinaus. Das ist denen wurscht, ob das jetzt dann Slowenien ist oder Italien oder Deutschland oder wie auch immer. Und jetzt muss man jedes Mal, wenn irgendwo ein neuer Sender installiert wird, muss man das international koordinieren. Leuchtet er irgendwie ein, damit sich zu viele Signale auf einer Frequenz treffen und dann hört man gar nichts mehr. Und weil Österreich so lange nur Staatsfunk betrieben hat, haben die immer die zuständige Behörde immer zu allen Anfragen aus dem Ausland immer gesagt, ja, kein Problem, weil wir sind eh gut versorgt. Ja? Was dazu geführt hat, dass natürlich im Grunde genommen sehr viele von den Frequenzen in Österreich nicht nutzbar sein, weil man immer eben in das nächstliegende Nachbarland einstört. Ja. Und um dann aber drauf zu kommen, ob man da oder dort ist, vielleicht in einem kleineren Raum, also mit einer geringeren Sendeleistung, wenn der Sender selber ein bisschen tiefer steht oder so, dass man trotzdem irgendwie senden kann, lokal, ja, hat man zwei Formen von Lizenzen dann kreiert und die eine heißt Eventfunk. Ich weiß nicht, ob es das jetzt immer noch gibt, müsste man nachschauen. Und da war die Idee so, das ist eigentlich auf 2 Wochen gedacht, man kann es auch 2-mal hintereinander, also zum Beispiel 4 Wochen verlängern, wenn es einen konkreten Event gibt, und es ist völlig wurscht, was das ist, ja, also ob das jetzt Sport ist oder Kunst oder wie auch immer, dann kann man das als Anlass nehmen, um dafür eine Frequenz und eine Lizenz zu beantragen. Und in der Zeit kriegt man das dann auch und da muss man wirklich wieder ausschalten. Mhm. Und das war dann eine Geschichte, die wir 1999 gemacht haben beim Steirischen Herbst. Da war die Christine Frisingelli das letzte Mal Intendantin. Und wir sind im Juli, seiner Jugend, von einem Radiotreffen wieder nach Graz zurückgefahren. Und die haben uns bei dem Radiotreffen, alle anderen, die schon auf Sendung waren, haben uns total bearbeitet. Und ich gesagt, ihr könnt nicht nichts machen. Ja, jetzt habt ihr irgendwie, ihr habt schon gesendet, das quasi die Ersten. Ja, auf dem Sendefenster, jetzt hab's gar nichts, hab's immer noch diesen schockenden Knochen von dem Putsch, ihr müsst was tun. Ja. Und dann sind wir aber irgendwie beim Herfahren, haben der Jürgen die dann ein Konzept ausgedüftelt, das dann als Herbstfunk realisiert worden ist, und wir haben den Steirischen Herbst mit freiem Radio begleitet. Und das war dann wirklich so, dass wir 4 Stunden am Tag, 2 am Vormittag, 2 am Nachmittag, mit Künstlern und Künstlerinnen aus dem Herbst gemeinsam gestaltet haben und sonst rundherum, was sich halt sonst irgendwie ein Programm ergeben hat. Und haben 4 Wochen lang ein 24-Stunden-Radio betrieben. Und das war genial. Ja? Mhm. Und damit war klar, okay, es gibt so viele Leute in Graz, die sowas machen wollen. Muss man auch sagen, ja, es ist 99, da ist irgendwie so, das Netz auch noch ein bisschen anders, ja, ist noch nicht so präsent. Mobiltelefonie ist noch nicht so präsent. Das ist, man muss immer die anderen Technologien noch mitdenken, was es so geben hat. Ja. Und das war echt so ein Forum, wo man sich ausspielen hat können. Wir haben genug Platz gehabt, dass Leute live, also Bands live drinnen spielen haben können. Wir haben das einfach alles gemacht. Ja. Also irre Spaß. Und das ist auch manchmal sehr gut, wenn man einfach weiß, es ist eine bestimmte begrenzte Zeit. Da haust du die 4 Wochen voll rein. Und da haben wir wirklich unglaublich viel Leute zusammen da, damit das überhaupt auch, also so von dem ganzen Abwickeln und Technischen und so, dass das irgendwie funktionieren kann. Dann der sehr traurige Moment, wo wir ausschalten haben müssen. Das ist schon, wow, das ist bitter. Das ist echt bitter. Ja. Aber gleichzeitig auch der sehr schöne Moment, dass wir damals schon gewusst haben, es gibt da wahrscheinlich, und das hat dann auch hingehört, eine Kooperation mit der Diagonale. Damals waren noch die Christine Dollhofer und der Konstantin Wulff, die Leiterinnen der Diagonale. Wir werden die Diagonale mit dem Radio begleiten. Auch wieder um 4 Wochen, ja, ein bisschen vorher schon angefangen, ein bisschen nachher, und dann ist das denkwürdige Jahr 2000, ja, schwarz-blau, der Gang der Regierung durch den Keller und so, ja, alle diese Dinge, die Diagonale da in Graz, die wesentlich politischer agiert hat als alle anderen Kunst- und Kulturinitiativen ever, ja, okay, wo es sehr viel an Protest gemacht hat, und da waren die Gäste, also viele von den Künstlern und Künstlerinnen, die bei der Diagonale waren, waren eben dann auch wieder zu Gast im Radio. Und das Schöne war, dass uns damals gelungen ist, also wir haben diese Eventfunk-Lizenz gehabt, die war eben auch nochmal auf 4 Wochen und haben in der Zeit eine andere Lizenz beantragt, die heißt Bildungslizenz. Das haben sie irgendwie eingeführt, weil sie gesagt haben, es braucht für Radios, die in so einem Teststadium sind oder vielleicht für Unis oder so, FHs oder wie auch immer, eine Möglichkeit, dass die tatsächlich real das machen können, weil es ist ein Unterschied, wenn du weißt, dass du hörbar bist, kriegt das Ganze irgendwie eine andere Ernsthaftigkeit. Und das nennt sich eben Bildungslizenz oder Bildungsfunk. Und das ist die einzige, die per Definition vom Gesetz her nicht kommerziell ist. Da darf keine Werbung gespielt werden. Bei allen anderen ist es wurscht. Ja. Mhm. Und wir haben es dann geschafft, dass wir aus der Diagonallizenz gleich, also aus dieser Eventlizenz, die gekoppelt war an die Diagonale, gleich eine Bildungslizenz irgendwie dranhängen haben können. Dann haben wir wieder eine Bildungslizenz angesucht. Da sind wir dann im Jahr 2002. Und irgendwann dann ist es, ich glaube, es war 2002, haben wir dann endlich eine reguläre gekriegt und die geht dann auf 10 Jahre. Mhm. Okay. Also das waren dann sozusagen die 90er Jahre, wo sehr viel Radio und also zumindest Vernetzung wahrscheinlich auch und Experimentieren. War so Medienkunst jetzt im... Ja, das ist alles ein bisschen gleichzeitig. Ja. Also das ist der eine Strang, ja, das Radio. Der andere Strang ist Kunst. Also ich will das jetzt auch gar nicht werten, es ist wurscht, ja, die sind da alle recht gleichwertig da nebeneinander. Ja. Ich bin 1989 nach Graz gekommen und habe dann gleich ganz am Anfang, gleich in den ersten Wochen, glaube ich, unter anderem die EVU-Ursprung kennengelernt. Damals gab es noch Eva und Co. Ich weiß nicht, ob euch das überhaupt irgendwas sagt. Das war eine feministische Künstlerinnengruppe und wir haben einmal im Quartal, glaube ich, eine Zeitschrift rausgebracht, wo es um feministische, also es war eine feministische Kunstzeitschrift. Das heißt, es war nicht unbedingt die Kunst war von Frauen, nicht unbedingt feministisch, aber halt so die Auseinandersetzung mit dem, was produzieren Frauen, in welcher Weise produzieren sie das und wirklich ganz, ganz spezifisch auf vor allem bildende Kunst ausgerichtet, nicht ausschließlich, ab und zu war ein bisschen mehr Literatur dabei oder ab und zu vielleicht auch irgendwelche Soundgeschichten oder so, aber es war schon hauptsächlich bildende Kunst. Mhm. Und da, also ich habe die Eva kennengelernt und da war damals war auch ganz wichtig in dieser Institution für mich die Erika Dümmel, die Veronika Dreier und die Doris Jakins. Und also die Viere waren irgendwie so die tragenden Figuren. Es hat schon immer wieder andere Künstlerinnen auch gegeben, die da sehr involviert waren oder so, aber so die wirklich viel getan haben, also da im Sinn von organisatorisch, strukturell, politisch, also drum irgendwie, also sich dafür einsetzen, dass wir überhaupt was machen können und so, waren schon vor allem die. Und wie das halt auch so ist im Verein, gell, dann braucht man immer irgendwelche Leute, die irgendwie in den Vorstand gehen und so. Und die war damals immer der Zücher, mache ich, klar, kein Problem. Ja, und dann hat sich irgendwie... Das hat sich irgendwie alles sehr, sehr schnell ergeben. Und ich bin dann auch ganz schnell ins Organisieren irgendwie fast reingerutscht, weil ich, Eva und Co. war Teil von einer internationalen Organisation, die hat geheißen, die gibt's leider auch nicht mehr, die hat geheißen, International Women in the Arts. JAWA. Und das ist irgendwie, also es war wirklich eine internationale Organisation und die haben sich immer wieder mal getroffen und deren Strategie war, dass sie mit so Titeln wie zum Beispiel der Kulturhauptstadt Europas oder so quasi also das nutzen, um in den jeweiligen Städten eine größere Ausstellung hinzubringen und quasi ein bisschen von dem Geld, das da vorhanden ist, wirklich dafür zu nutzen, dass sich einfach fünf Künstlerinnen treffen können, dass es ein Symposium gibt, eine Ausstellung gibt und das eben, also da ist ganz, ganz stark um Vernetzung gegangen. Und wo ich da irgendwie zu EVNCO dazugekommen bin, war EVNCO gerade im Präsidium auch von dieser Organisation und damals stand an, Madrid 1992, so die 500-Jahr-Feier, also der ganze Wahnsinn irgendwie und immer, also Madrid immer eine Kulturhauptstadt und ich spreche Spanisch. Ja, und bin dann im Prinzip als Dolmetscherin mit der Eva nach Madrid geflogen. Da muss man praktisch keine Erfahrung in irgendwie was organisieren oder so. War das halt wirklich meine Funktion, irgendwie so Kontakte herstellen und halt einfach mit der Eva gemeinsam schauen, ob es Künstlerinnen gibt, mit denen wir da zusammenarbeiten können, ob es Orte gibt, an denen wir das machen können überhaupt. Also es ist immer darum gegangen, dass man wirklich Da sollte schon Platz sein, dass irgendwie 40, 50 Künstlerinnen irgendwie, also, ist schon gegangen um, gescheit, ja. Und der war eben auch, dass man vielleicht so an die 200 Frauen da irgendwie da hinbringen kann und da die Infrastruktur, dass man dann gemeinsam eine Konferenz abhalten kann, was man dann auch gemacht haben müssen. Das haben wir alles geschafft, ja. Und in dieser, das war halt so ein Jahr Vorbereitung, das waren dann 91, 92. Und in der Zeit war halt ganz viel für mich dann, und ich bin dann, also am Anfang bin ich mit der Eva gemeinsam geflogen und irgendwann habe ich dann gesagt, weißt du, ich fliege allein, weil jetzt habe ich eh kapiert, worum es geht, ja. Wir wissen eh, was wir tun wollen. Für mich ist es viel weniger anstrengend, wenn ich nicht laufend dann übersetzen muss, weil wir wissen eh, wie die Rahmenbedingungen sind und so haben wir das dann auch gemacht. Und da bin ich im Prinzip da so reingerutscht, ja. Und das war irgendwie so, und Eva und Co. war wirklich auch, als Idee so gedacht, dass es tatsächlich ein Produktionskollektiv ist und wir haben immer wieder mal so gemeinsame multimediale Medienkunstinstallationen irgendwo gemacht oder so. Und das war schon sehr lässig, ja, weil das halt irgendwie so von dem, ich komme vom Sound her, die Eva kommt vom Sound her, die Erika hat mehr mit Super 8 und Video gearbeitet, auch die Veronika mehr mit, also mit grafischen Dingen eher und auch mit Fotografie und mit Video, die Doris auch mit Video. Und das waren schon oft, und da war die Marie Treidel zum Beispiel dann mit dabei, die ist Autorin. Also es war schon sehr intermedial, das Ganze. Mhm. Genau. Ja, das ist sehr spannend dann. Das war lästig, gell? Und dann haben wir, wann war denn das? Maria, das geht graben in der Vergangenheit. Ich glaube, 1991 haben wir dann beschlossen, Ende 1992 haben wir beschlossen, dass wir Eva und Co. beenden. Mhm. Und zwar ist es darum gegangen, 1993 hat Graz den Kulturmonat gehabt. Das war, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt. Das war sowas wie die Kulturhauptstadt in Kleinformat, einen Monat lang mit natürlich entsprechend weniger Budget und so. Und die haben das irgendwie gemacht. Und wir haben halt festgestellt, dass irgendwie Eva und Co. irgendwie zu so einem Art Anlaufpunkt worden ist, wo die Stadt alle Künstlerinnen zu uns geschickt hat, die irgendein Projekt realisieren wollten. Jetzt war bei uns aber ganz klar, wir waren alle Feministinnen, ja, mit einem starken feministischen Hintergrund und im Medienkunst tatsächlich zeitgenössischer Kunstbereich. Ne? Mhm. Und immer, wenn dann irgendeine, sagen wir jetzt Malerin oder so, bei der Stadt auftaucht ist und gesagt hat, sie hätte gerne Unterstützung für Ausstellungen oder so, sind die zu uns kanalisiert worden. Und das war total absurd, ne? Weil es war zum einen von der Form her, also jetzt einfach von der Kunst her, völlig unpassend, weil man, da geht's nicht darum, ob man das mag oder nicht, sondern es passt einfach nicht zusammen. Ja? Und zum anderen war es aber auch so, dass die quasi dann mit dem Anspruch zu uns gekommen sind, zu sagen, hey, ich krieg so Geld, gäb's uns was davon. Also völlig absurd. Ja? Und dann ist das immer mehr das Gefühl entstanden, wir haben eine Alibi-Funktion. Und dann haben wir beschlossen, nein, das tun wir nicht. Das machen wir nicht. Was wir noch tun ist, wir machen noch eine große Ausstellung, das haben wir dann gemacht, im, was jetzt Kunst und Halle für Kunst und Medien heißt, also damals im Künstlerhaus, hat geheißen In Control, wo wir international Medienkünstlerinnen eingeladen haben und eben eine Ausstellung gemacht haben, die sehr cool war, glaube ich, und das Symposium, und das war dann das Ende. Und mit Ende 1992 haben wir von Co. beendet und haben auch, glaube ich, nach wie vor ein ziemlich gutes Manifest geschrieben. Das ist auch online. eva.co/manifest.html oder irgendwas ganz Einfaches. Okay. Sehr lustig, wo wir geschrieben haben, wir gehen jetzt in den Untergrund und wir werden nur noch produzieren. Genau. Das ist 92 und dann haben wir 93 die Fraueninitiative Fabrik fühlt sich irgendwie inspiriert von dem, dass sie auch keine Alibi-Funktion mehr haben wollen und sagen irgendwie, Eva und Co. hat aufgehört, super, das können wir hören auch. Und das Irre war aber, also im Prinzip war das absurde, wir haben mit Eva und Co. aufgehört, was auch bedeutet hat, wir haben uns freigespielt von diesem großen, und das ist einfach immer für Arbeit, wenn man Dinge organisiert und sich darum bemüht, dass du lokal gut vernetzt bist, dann diese Zeitschrift auszubringen, die wirklich extrem, also die finde ich, da war wie wenig dazu beigetragen, und deswegen kann ich das jetzt einfach so auch sagen, die extrem gut war, finde ich, ja. Echt auf einem extrem hohen Niveau, wahnsinnig schön gemacht, und es war immer klar, das geht, also mit so Firlefanz-Zeugs gibt man sich da nicht ab, entweder man macht das gescheit oder man macht es gar nicht. Das habe ich sehr gut gefunden immer. Und eben, mit Ende 1992 kehren wir auf. Die Eva hat sich gerade ihr Tonstudio umgebaut gehabt. Ein Raum im Raum, damit man gescheit aufnehmen kann. Wisst ihr, das ist echt viel Geld. Ja? Die Anita und, die Annette und ich haben unten im Keller den Proberaum gehabt. Und ich habe mich so gefreut, weil man dachte, super, jetzt habe ich wieder Zeit für meine eigenen Sachen. Genial. Und dann ist irgendwie halt diese Jahreswechselpause irgendwie vorbei. Und dann eröffnen uns die Frauen von der Fraueninitiative Fabrik, dass sie jetzt auch aufhören wollen. Bap. Also kann man sagen, war es ein bisschen ein Ausbruch aus diesem institutionalisierten Rahmen dann wieder hin zur freien Szene? Nein, eher hin zum selber produzieren. Also der größte Unterschied für mich ist, und das ist ja auch der größte Widerspruch eigentlich, ja. Das Geniale an dem Moment, und der war eh nur sehr kurz damals, war, dass ich tatsächlich sagen konnte, ich bin nur für mich zuständig und verantwortlich. Oder jetzt, wenn ich so wie mit der Annette halt zusammengearbeitet habe zu dem Zeitpunkt, wir füreinander, weil wir Verpflichtungen eingehen gemeinsam. Aber wir können uns komplett darauf konzentrieren, was wir als eigene künstlerische Produktion betrachten. Jetzt kann man natürlich das Leiten von einem Kunstverein und das auch, natürlich ist das Teil meiner künstlerischen Praxis. Ja, ich will da jetzt nicht so eine scharfe Grenze ziehen, aber der Unterschied ist schon der, dass ich sage, jetzt bin ich dafür, bei der ESC bin ich dafür zuständig, darüber nachzudenken, was allgemein Themen sind und Aspekte und Auseinandersetzungen, mit denen, also, die uns wichtig erscheinen, womit wir uns auseinandersetzen wollen. Und dann laden wir Künstler und Künstlerinnen ein, das mit uns zu tun. Oder die treten an uns heran, um das mit uns zu tun. Ja. Und wenn ich selber als Künstlerin aktiv bin, dann sage ich, okay, so wie es jetzt, aber keine Ahnung, letztes Jahr beim Musikprotokoll habe ich diese 30-Meter-Statue, da die Freiheitsstatue, als Antenne verwendet. Ja? Und die das Ganze rundherum organisiert haben, waren die Leute vom Musikprotokoll. Und sonst bin ich in der Position, dass ich das organisiere für die anderen. Und ich habe immer Zeit lang dann, und insofern, was, ich habe schon zu tun gehabt mit der freien Szene und war ein Teil davon, aber jetzt eben nicht als in irgendeiner Weise Organisatorin oder in der Weise auch vernetzend wirken, sondern ausschließlich über meine eigenen Kunstgeschichten. Also ja. 93 ist dann die ESC. Genau, und das ist wirklich im Prinzip ist so, das einfach deswegen entstanden, weil wir haben uns total gefreut, dass wir jetzt den Rücken frei haben quasi, weil wir dieses Organisatorische von Eva und Co. her nicht mehr tun müssen, nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit. Ja. Und haben wir tatsächlich einen Raum, in dem wir uns da irgendwie ausleben können, wo wir Sachen entwickeln können, und dann scheint sich dieser Raum aufzulösen. Ja? Weil die den betreiben, das nicht mehr tragen wollen. Weil sie auch schon das lang gemacht haben und vielleicht auch so das Gefühl haben, das, glaube ich, hat zum Teil schon auch gestimmt, dass da immer wieder so Alibi-Funktionen dann bestimmten NGOs irgendwie zugeschrieben werden und man echt aufpassen muss, wie weit lässt man sich instrumentalisieren, ja, was geht da, nochmal in Bezug nehmen auf das Gespräch vorhin, es war das auch eine Zeit in den 80er Jahren, hat es ein Verständnis darüber gegeben, dass man, wenn man die Arbeitslosigkeit tatsächlich, also wenn man ernsthaft sich mit Arbeitslosigkeit auseinandersetzen will und nicht sagen will, man muss halt Leute mit irgendwas sozusagen sie ihre Zeit verbringen oder verplempern lassen oder so, dann muss es auch die Möglichkeit geben, dass man sich eben zum Beispiel in diesen ganzen sozialen Vereinen und politischen Vereinen, die es damals ergeben hat, engagieren kann und das er tatsächlich zahlt kriegt. Das war ein wirklich anderes politisches Selbstverständnis. Und da hat so Förderungsgeschichten gegeben, das hat geheißen Aktion nach 1000 und so, müsste man nachschauen, da hat es ein paar Begriffe dafür gegeben. Und das waren im Prinzip einfach sowas wie entweder Komplettfinanzierung vom Arbeitsplatz über das Arbeitsamt oder 80-prozentige Finanzierung oder so. Das hat einfach bedeutet, dass Vereine, die ein relativ geringes Eigenbudget haben, trotzdem mit einem, also fix mit einer bestimmten Gruppe von Menschen zusammenarbeiten können oder die das machen können und die dafür gezahlt werden. Ist jetzt völlig undenkbar. Ja. Aber damals war das wirklich darauf ausgerichtet zu sagen, okay, super, und da hat es einen Haufen feministische Projekte gegeben, da hat es irgendwie so begonnen mit verschiedenen ökologischen Geschichten, da hat es, glaube ich, sogar im Friedensbereich und so auch noch, da war das noch ein bisschen ein präsenteres Thema. Das war eigentlich fantastisch, wenn man sich das jetzt irgendwie anschaut, weil es gegangen ist. Ja. Und weil es aber nicht so war, dass man sich in eine extreme Abhängigkeit begeben hat, sondern das war ein Selbstverständnis, ein politisches. Und das hat sich also mit Ende der 80er, Anfang der 90er hat sich das angefangen zu verändern. Und es ist immer spürbarer geworden, dass die Kriterien, die eine Person erfüllen muss, um das überhaupt zu kriegen, immer komplizierter werden, die Bedingungen immer komplizierter werden, die diese NGOs irgendwie erfüllen müssen. Und damit war irgendwann klar, man begibt sich da in eine Schere und das ist dann für manche Projekte ist das dann richtig gekippt, dass die eigentlich zum verlängerten Arm vom AMS geworden sind. Ja? Und jetzt nicht nur, was den Geldfluss anbelangt, weil das waren sie ja sowieso vorher auch schon, sondern tatsächlich, was die Politik anbelangt. Und das hat dann bedeutet, man muss bestimmte Kurse machen, keine Ahnung, also das ganze Zeitverschwendungsprogramm, das da jetzt irgendwie rennt. Ja. Aber eben, wie gesagt, war politisch eine andere Zeit. Mhm. Und wir haben halt dann einfach damals entschieden, okay, jetzt haben wir, die Eva hat sich den Raum hergerichtet. Ja. Das war eben Anfang 1993. Eva hat sich den Raum hergerichtet, die Annette und ich haben uns schon darauf eingestellt, dass wir haben schon ziemlich viele Sachen ausgemacht gehabt, was wir irgendwie machen wollen. Der Raum war eigentlich sehr schön. Das war so ein Innenhof mit so einem kleinen Park mit dabei. Und dann haben wir gesagt, okay, dann, weil wir eh wollen, dass mehr Künstlerinnen was tun können. Ja? Mhm. Da braucht man nicht jetzt mal einen neuen Raum suchen, wenn wir irgendwas machen wollen, dann haben wir halt den. Und das ist eigentlich das, wie das dann irgendwie losgegangen ist mit der ESC. Und dann haben wir da überlegt, okay, 93, was ist thematisch wichtig, was ist formal wichtig, was ist interessant? Und da war einfach ganz klar, es muss in irgendeiner Weise muss es sich tatsächlich mit den Medien beschäftigen, die unser Leben so prägen. Ja? Und so haben wir dann angefangen. Und deswegen ist dann eben Medienkunst, Informationskunst, Netzkunst, wie man das jetzt irgendwie nennen will, gibt es ja meiner Meinung nach nicht wirklich so richtig gute Begriffe dafür. Oder ganz über Thema dafür. Dann machen wir halt das. Ja? Und dann haben wir die Möglichkeit, dass wir selber unsere Produktionsräumlichkeiten dort haben, die ja eh schon existieren. Und es gibt einen öffentlichen Raum und da kann man sich dann auch eben begegnen und da kann man einfach, können wir Kunst vom Raum zeigen. So war der Beginn. Das war der Beginn. Wie sieht es weiter aus mit der ESC? Also, jetzt springen wir von der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft. Bestimmt im Laufe der Sehr Zeit gut, gewandelt haben und was hat sich da überhaupt was geändert? Oder vielleicht zu schnell ein Kurzabriss. Ja. Okay, also dann machen wir es so. Wir schreiben November, glaube ich, also auf jeden Fall Herbst 1993, da öffnen wir die erste ESC. Die ESC in der Plühemergasse 47a war das damals. Mhm. Relativ, also wenn man sich das jetzt so geografisch irgendwie anschaut, quasi am Rand vom Zentrum der Stadt. Mhm. Wir haben damals auch sehr viel, also vom Programm und von den Ideen her, gibt es einen, ich würde echt sagen, so eine Art roten Faden, der bis heute stimmt. Und der besteht einerseits darin, dass man sagen, es gibt eine bestimmte künstlerische Praxis, aus der heraus wir da arbeiten. Ja? Und die heißt, es geht zentral darum, was Künstlerinnen und Künstler tun wollen. Ja? Es geht um dieses Entwickeln, es geht um das Experimentieren, es geht darum, zu versuchen, auf was draufzukommen. Ja? Ja. Und diesen Prozess auch sichtbar zu machen, also nicht, wir bicken die Türen und die Fenster zu, bis das alles fertig ist und dann ist geputzt und dann werden die Fenster wieder sozusagen durchsichtig. Ja? Sondern man kann das einfach mitkriegen, man kriegt da in der Zeit, kann man kommen, man macht nach der Eröffnung, am Tag nach der Eröffnung sind wir am Anfang sehr intensiv betrieben, noch so eine Art Open House, wo man einfach ein Treffen organisiert, damit es eine Möglichkeit gibt, über die Produktionsweisen und sozusagen tatsächlich das Werkzeug und die Werkzeuge irgendwie was zu erfahren, ja, weil es uns immer ganz ein wichtiges Anliegen war zu sagen, es ist die Künstlerinnen und, also mittlerweile haben wir Künstlerinnen und Künstler, ganz am Anfang haben wir ausschließlich mit Künstlerinnen zusammengearbeitet. Und wir haben immer gesagt, wir wollen, dass es wichtig, also wir wollen, dass es möglich ist, dass die ihre eigene Kunst so radikal so machen können, wie sie machen wollen. Worum wir uns dann kümmern müssen, ist das, dass das Publikum, das Kind, die Menschen, die sich dafür interessieren, da Zugänge dazu finden. Ja? Aber die Vermittlung muss sozusagen, das ist was unabhängig davon, was die Kunst ist. Weil sonst darf die Kunst gar nichts mehr. Ja? Dann wird sie funktionalisiert und das wäre einfach komplett eine falsche Entwicklung. Ja? Und einfach auch zu schauen, wer oder wo Themen sind, wie sich Themen entwickeln, die wirklich was mit Gesellschaft zu tun haben, wo viele Fragen auftauchen, wo so Widersprüche, Zwiespältigkeiten, so Uneindeutigkeiten, wo man die spüren. Ja, das hat echt viel mit Intuition zu tun und viel mit dem zu tun, wem man halt so begegnet, welche Erfahrungen man schon gemacht hat und einfach zu schauen, was ist jetzt gerade? Ja, so, und jetzt nicht im Sinn von Hype suchen oder so, sondern eher versuchen drauf zu kommen, was scheint jetzt gerade echt wichtig zu sein. Mhm. Und dann zu schauen, gibt es Künstler, Künstlerinnen, die sich mit dem Thema oder mit diesem Komplex irgendwie ohnehin beschäftigen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Oder zu sehen, dass ein Leute, die arbeiten von ihrer Art, wie sie arbeiten, oder von den künstlerischen Arbeiten, die sie bisher gemacht haben, könnte es extrem spannend sein, mit denen gemeinsam an dem Thema zu arbeiten. Und dann laden wir die ein und dann entwickeln wir was gemeinsam. Und dann auch immer zu sagen, wir sind dann einfach, also wir heißt in dem Fall einfach immer das Team der ESC und das sind halt ein paar Menschen, die, so wie ich, seit Anfang an dabei sind. Ilse Weber, die Geschäftsführerin, ist auch seit Anfang dabei. Mhm. Und dann gibt es halt wechselnd unterschiedliche Leute in den Teams, aber dass man einfach sagt, dass wir das begreifen als ein zusammenhängendes, irgendwie organisches, ja, das einfach dann sagt, okay, angenommen, ihr zwei werdet jetzt die Künstler, die wir einladen und wir tauschen uns darüber aus, eine Zeit lang, was das denn sein könnte, und dann einfach völlig klar ist, wir sind dann einfach da, ja, und das, also da jetzt im Sinn von, wenn Sachen einmal irgendwie problematisch sind, oder wenn man sich nicht so ganz sicher ist, wenn man neue Sachen entwickelt, was man manchmal nicht, ist das jetzt eine Sackgasse, funktioniert das nicht, wenn man wirklich was Neues ausprobiert, ist es überhaupt ein bisschen so, wow, ja, dünnes Eis, dünner Boden, und da ist das nicht unmöglich, dass man das allein macht, das ist ja völlig klar, aber es macht einen Unterschied, wenn man weiß, da ist einfach jemand da, den es auch wirklich interessiert, ja, und wo du dann irgendwie auch nachfragen kannst und weißt, da gibt es jetzt jemanden, mit dem, ich kann das jetzt mit dir diskutieren, mhm. ja, weil du auch weißt, wovon ich gerade rede, weil du weißt, worüber ich gerade nachdenke, ja, und man das gemeinsam dann einfach so zu einem Punkt bringt, wo man sagen kann, okay, und jetzt macht es langsam einen Sinn, dass man das auch beim anderen noch zugänglich macht. Und das finde ich total reizvoll. Und das ist was sich quasi wie ein, das ist so einer dieser roten Fäden, die sich durchziehen. Mhm. Thematisch geht es um Technologie. Und ob das aber eben dann Gentechnik ist oder Nanotechnologie, wir haben uns auch schon mal eine Zeit damit beschäftigt, oder sehr viel Informationstechnologie, vernetztes Arbeiten, das ist nicht egal, ja, sondern es ist halt irgendwie so, es kommt einmal mehr das in den Vordergrund, dann rückt einmal mehr das in den Vordergrund. Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig und wie so ein roter Faden. Und was man auch wichtig ist und was glücklicherweise gut funktioniert und wo ich hoffe, dass das im neuen Haus eben auch gut hinhauen wird, ist wirklich mit vielen zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja, und immer wieder zu schauen, wenn es was Interessantes gibt, was jetzt zum Beispiel mit dem Radio gut zusammenpasst. Ja, zu schauen, kann man das live übertragen? Kann man wie bringt man die zwei Welten zusammen? Oder was das Medienkunstlabor als Medienkunstlabor noch gab im Kunsthaus, auch zu sagen, hey, da gibt's was, da könnte man einen Teil von diesem Treffen, könnte man jetzt irgendwie bei euch machen, einen Teil machen wir bei uns. Oder so wie das Haus eh war in der Kaminstraße, dass man einfach gesagt haben, okay, im zweiten Stock kommt das Ritzum, im Parterre unten ist Realraum. Und dass man einfach schauen, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, mhm. ja. Und das, oder dass der Webmontag dort stattgefunden hat, oder die Python User Group einfach dort war. Keine Ahnung. Und dass man auch schaut, dass durch das, dass eben verschiedene Menschen einen Raum irgendwie durchqueren, konfrontieren, nutzen, ab und zu mal vorbeischauen, auch ganz andere Sachen mitkriegen. Ja, und ab und zu mal gibt es dann wirklich so diese Berührungsmomente, wo man dann merkt, super, das hat jetzt echt super gut funktioniert. Und das weiß man halt vorher nicht. Ja. Und deswegen finde ich es ja auch so super, auch wenn ich es anstrengend finde, dass wir das jetzt nochmal machen und dass wir uns wirklich darauf einlassen, nochmal einen Raum irgendwie zu schaffen, in dem was passieren kann. Ja. Und für mich ist das Wichtige, also das sind mehrere Dinge. Also die das fortzuführen, was wir da was wir da so lange machen, weil ich einfach immer wieder gespürt, das funktioniert und es macht eigentlich dann Sinn. Ja. Und das andere ist einfach, dass ich auch gesehen habe, jetzt, wie das, ich kenne ein paar andere Leute, nicht in Graz, sondern in anderen Städten, auch nicht in Österreich, die eben keine eigenen Räume haben und keine Möglichkeit haben, so ein, so, wie auch immer geartete, so Begegnungen irgendwie zu schaffen. Die unglaublich darunter leiden, ja. Und das ist was, wo wir jetzt in Graz eh relativ verwöhnt sind, weil es relativ viele verschiedene Räume gibt, die man so ein bisschen auch mitnutzen kann oder so. Aber es ist, wenn das nicht vorhanden ist, dann passieren nur die Dinge, die man schon plant, ja. Und das ist wirklich was, wo ich glaube mittlerweile, dass man da echt das noch viel mehr wertschätzen sollten, als man es meistens tun, weil es halt irgendwie sowas ist, was fast zu selbstverständlich ist vielleicht, ja. Aber es gibt einfach Sachen, die passieren dadurch, dass sich zufällig die 7 Leute gerade da bei irgendwas treffen, ja. Und das passiert vielleicht gar nicht in dem Moment, sondern es passiert dann irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Wochen später. Oder man tauscht sich über irgendwas aus und erzählt so was, haha, schau, muss ich da erzählen oder da zeigen, was ich gerade gestern auf YouTube gesehen habe. Keine Ahnung. Irgendwas, was nur passiert, weil man sich gerade trifft und das gerade schnell geht und einfach geht. Und das macht was. Ja? Und diese Begegnungen, die sind nicht kalkulierbar. Mhm. Ja? Das ist ja was anderes als ein Treffen organisieren. Ja? Das finde ich genauso wichtig und finde es extrem wichtig, dass es Raum gibt, wo das passieren kann. Aber es muss eben auch diesen irgendwie öffentlichen Raum geben, wo was entsteht, von dem man vorher noch nicht weiß, dass das irgendwie entstehen wird. Mhm. Und das ist das, was ich zentral finde. Und das ist in der Kunst genauso. Ja? Viele von den Arbeiten, die entstehen, wo ich dann irgendwann da stehe, beste Tapper, das ist cool. Die entstehen so. Ja? Und die sind... Weiß ich nicht, es sind auch schon viele Sachen in der Eske entstanden, die gar nicht jemals dann in Graz getagt worden sind, weil die viel zu groß sind, weil das ganze, weil sozusagen schon die ganze Bühne, wenn man so will, oder der ganze Raum, den es braucht, die Eske schon ausgefüllt hat, ja. Und die fahren dann nach St. Petersburg und machen das dort, oder keine Ahnung wohin, ja. Und das ist einfach genial, und dafür braucht es irgendwie auch dieses, dass man einfach sagt, das ist das Zentrale, ja. Das Zentrale ist nicht, die Bar, oder, was weiß ich, ja, keine Ahnung. Das Zentrale ist ja ganz offen gesprochen nicht die Menge an Menschen, die was sehen, ja. Obwohl ich gern möchte, dass das viele Menschen sehen. Von dem her freut es mich auch, dass das jetzt sichtbarer wird und dass es mehr so zufällige Begegnungen geben wird. Aber wichtiger ist für mich wirklich das, oder wichtiger, das braucht man gar nicht irgendwie priorisieren. Zentral ist einfach, dass dieses nicht zielgerichtete, zufällige sein kann. Und ich finde, um das müssen wir uns kümmern, um das müssen wir uns bemühen. Ja. Und da kann auch Verlangsamung passieren, ja, was ich auch total super finde, dass man einfach mal sagt, okay, dann kann man sich einfach hinsetzen. Ja. Allein das finde ich ja schon irgendwie gut. Ja. Ein Raum, in dem ich nichts konsumieren muss, ein Raum, in dem ich einfach sein kann und wo ich schon vielleicht mit künstlerischen Arbeiten konfrontiert bin, aber wie wenn jetzt auch nicht die ganze Zeit diesen Raum irgendwie zustopfen. Ja. Und weil wir jetzt nur noch einen haben, also weil die genau. räumliche Aufteilung jetzt anders sein wird. Kann man das vielleicht nochmal kurz? Ja. Du hast gerade angesprochen, der Umzug von der Eske. Also ich habe es 93, wie gesagt, in der Birman erst angefangen. Genau, dann gingen wir in die Jakoministraße. Genau. Und da haben wir im November 97 eröffnet. 97. Jetzt waren wir fast quasi 15 Jahre in der Eske, in der Jakoministraße. Genau, und jetzt nächste Woche eigentlich. Nächste Woche, am 12. September eröffnen wir in der Bürgergasse Nummer 5 im Palais Trautmannsdorf. Das heißt, wir sind quasi wir wandern immer mehr ins Zentrum. Mhm. Und und ich finde das ganz super. Ich finde ganz zentral wichtig, auch wieder so ein Ding, dass wir endlich wieder die Stadtzentren mit Inhalt nutzen, und Menschen dort sind, ja, nicht Schaufensterfiguren und irgendwelche komischen, weiß ich nicht, Geschäfteln. Und inwieweit ist das auch, also ich finde es irgendwie auch ganz spannend, weil das ist natürlich ein Bereich der Stadt Graz ist, also zumindest so wie ich ihn wahrnehme, der jetzt ja doch eher nicht von Kunst, von kritischen Diskursen besetzt wird, sondern eher ein Ort des Konsums ist. Ein Ort, der doch eher auch für die gutbürgerliche gesellschaftliche Schicht genutzt wird und eigentlich vieles von Subkulturelementen drumherum passiert, aber eben nicht im Zentrum, im ersten Bezirk. Genau, das ändert sich jetzt. Und es ist auch so, also jetzt, was das Künstlerische anbelangt, da finde ich es eh total fein, dass der Grazer Kunstverein ist ja dort und da gibt es eh immer wieder sehr, sehr geniale Projekte und die Galerie Eugen Lendl. Aber es ist schon klar, das ist jetzt eine Subkultur. Ja? Und durch das, dass wir jetzt da reingehen und mit dem größten Selbstverständnis, das, was man halt früher in der Esk, die Räumlichkeiten dort kennt. Wir haben da im zweiten Stock einen eigenen, also so nochmal einen extra Raum gehabt. Und es ist ja sowieso, weil wir im ersten Stock waren, viel von dem, was wir gemacht haben, nicht in der Weise sichtbar gewesen, wie es jetzt einfach sichtbar sein wird, weil wir im Parterre sind und rundum und um ist Glas. Mhm. Ja, also ich meine, noch durchlässiger quasi geht es irgendwie nicht mehr. Und wir jetzt einfach das, was wir früher in diesen anderen Räumlichkeiten gemacht haben, einfach dort machen werden. Ja. Und das heißt, es wird Arbeitstische dort geben, es wird immer wieder mal Lötstationen geben, es wird irgendwie Situationen geben, wo Menschen irgendwie das Gefühl haben, das ist ein völliges Chaos, das wird zum Teil ein völliges Chaos sein. Und das ist ganz, ich finde das ganz wichtig, dass das sichtbar ist und dass das spürbar ist. Was ich glaube, was wir uns noch überlegen werden, wo ich noch nicht genau weiß, wie wir das machen, ist, dass wir das in irgendeiner Weise nach außen auch kommunizieren. Ja? Weil ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es sehr viele Leute gibt, die das eh spannend finden, ja? Und denen das auch taugt, aber die nicht wissen, was das ist. Ja? Und die Übersetzung müssen wir natürlich schon liefern. Ja? Oder sagen wir, ein Teil der Brücke. Ich werde nicht die ganze Brücke bauen. Ja? Ich sehe nicht ein, warum man Menschen immer bis dorthin entgegenkommen muss, wo die selber sind. Aber ich bin sehr gern bereit, die Hälfte oder von mir aus ein bisschen weiter zu gehen. Ja? Und das ist was, wo ich glaube, dass durch dieses da mittendrin sitzen, das vielleicht insofern auch ganz spannend ist, weil ich erlebe das schon immer wieder mit so Aktionen, mit künstlerischen Aktionen im öffentlichen Raum, dass sehr viel mehr Leute gibt, die Interesse daran haben, dass da was anders ist, ja? Denen das auch viel zu schal ist und leer, wenn es dann nur, wenn du eben entweder du musst was trinken oder du musst was kaufen, die das auch nicht tun wollen, ja, und die ja auch die Stadt gern als Stadt und als urbanen Raum erleben möchten. Und da gehört es das dazu, dass es verschiedene, unterschiedliche Dinge gibt. Ja? Ja, weil das ist ja das Spannende eben auch so in Stadtentwicklungen, das ist nicht nur in Graz so. Genau. So, dass halt diese Gentrifizierung, die findet halt eher rund ums Zentrum statt, halt, und die Stadtviertel, die noch nicht so hochpreisig sind, halt dann aufgewertet werden. Aber irgendwie in den zentralen Raum reinzugehen, das passiert doch sehr, sehr selten. Das sind sozusagen die Urgrazer und Urgrazerinnen auch ein bisschen drin, die dann auch in den Bereiche arbeiten, die halt dort angesiedelt sind, also Tertiärbereich, Verwaltung, Leute aus der Politik, Leute aus dem Unternehmertum. Und dahingehend ist es eigentlich auch absolut konsequent zu dem, was die ESCA als Konzept hat, in den öffentlichen Raum reinzugehen und eben auch zu experimentieren und Herausforderungen zu suchen. Aber inwieweit ist das dann auch, was war das dann wirklich auch die Überlegung, dass man möchte, in den Raum reinzugehen, wo nicht die ganzen eigenen Freunde schon wohnen, gleich ums Eck, und wo man schon weiß, das wird wahrscheinlich eher positiv angenommen, sondern auch wirklich eine gewisse Reibung oder eine gewisse Herausforderung auch zu suchen. War das beabsichtigt, oder? Also ja, es war beabsichtigt. Wir haben darüber nachgedacht, was wir jetzt tun. Also wir, heißt in dem Fall wirklich konkret die Ilse und ich, ja. Die Ilse Weber, Geschäftsführerin, ich, René Hofmüll als künstlerische Leiterin. Wir haben halt überlegt, was bedeutet das? Ja? Also, welcher Raum bedeutet was? Und welchen Raum wollen wir in welcher Weise, jetzt wirklich als Kunstverein, wo wollen wir uns hineinschreiben? Ja? Wo spielt das eine Rolle, wo spielt es keine? Es hat zum Beispiel so Vorschläge gegeben, Leute haben uns vorgeschlagen, wir sollen doch mit in die Tagewerke aussitzieren. Da hätten wir die Freunde, Freundinnen herum. Was sicher auch lässig ist, also ich würde das wirklich nicht abwerten. Aber ich habe den Eindruck, wenn wir das jetzt als ein Ort, wo viel produziert wird, das dann erzeugt werden soll. Wenn wir da hingehen, dann sehen wir uns wiederum nur die Leute, die von uns wissen, also die wir erwischen, sozusagen, ja, wo es eine Berührung gibt schon. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft schon so verrückt fragmentiert ist, dass es unbedingt notwendig ist, dass es so Berührungspunkte gibt, die über diese Fragmente irgendwie ausgehen. Die ein Kommunikationsangebot bieten, das eben als nicht ein verbales ist, das kein konsumatorisches ist, jetzt im Sinn von eben was essen, trinken, wie auch immer, ja, also nicht die Art von Auseinandersetzung, sondern die so die einfach sagen, es gibt eine andere Art von Räumen. Man kann mit Raum auch ganz anders tun. Man kann mit dem, dass Dinge entwickelt werden, anders umgehen und sagen, es ist essentiell wichtig, dass man diesen Prozess mitkriegt, wie was entsteht. Natürlich ist es auch super, wenn es dann fertig ist und man sieht es dann und man kann diese Installation dann erleben oder wie auch immer. Das ist auch total schön. Aber auch zu verstehen, wie sowas entsteht, ist total schön. Man muss sich nicht mit dem auseinandersetzen, aber man kann das dann, ja. Und das ist was, wo ich glaube, dass der Raum uns da einfach das quasi noch ein bisschen leichter macht, mit dem, dass es uns gleichzeitig auch herausfordert, weil wir halt dann die Leute auch Also, ich meine, es nutzt nichts, wenn man dann nur sagt, es reicht nicht, wenn die Tür nur physisch offen ist. Ja? Es muss dann schon was geben, wo man dann sagt, okay, man kommt den Menschen dann entgegen. Man erklärt ihnen auch, jetzt ist Aufbaueröffnung, ist in was weiß ich wann. Ja? Und das, was da passiert, ist gerade das. Und das sind irgendwie Roboter, die sich irgendwie autonom bewegen können. Oder das ist eine Applikation, die über das Smartphone funktioniert und die über die ESS, also die ESS dann triggern wird oder so. Einfach, man kann das, weil die Menschen sind ja nicht blöd. Ja? Ich glaube, man kann den meisten Menschen wirklich viel zutrauen, was sie verstehen und was sie irgendwie neugierig macht. Und man muss auch damit leben, und das ist, aber das haben wir auch jetzt schon gehabt, ja, dass einfach Menschen das nicht gut finden, das nicht spannend finden, sich darüber ärgern. Den Ansatz, was ich sehe, wir haben die Surveillance Camera Players aus New York eingeladen, 2002, und haben dann damit eine Installation gemacht, und da haben wir Besuch von etlichen Menschen kriegt, die das sehr ärgerlich gefunden haben, dass wir uns darüber aufregen, dass überwacht wird. Ja? Weil die darauf bestanden haben, damals, 2002, ich weiß nicht, wie sie es heute sehen, dass Überwachung Sicherheit bringt. Mhm. Und jetzt stelle ich mir vor, wenn wir das Gleiche dann irgendwie dort machen, da werden ganz andere Gespräche mitgetriggert werden. Und auf das freue ich mich. Ja? Und ich glaube auch, dass das was ist, was irgendwie, also was uns allen gut tut. Ja? Wenn wir einfach auch sagen, die Innenstadt ist so komisch slick, ja, die hat so was Glattes, da ist eine Oberfläche, über die, da kommt man irgendwie nicht rein, hat eben was damit zu tun, was da drinnen passiert. Und wenn jetzt da wieder für andere Dinge dann einfach ein Raum geschaffen wird, mit der gleichen Selbstverständlichkeit, ja, wir sind da jetzt einfach da, wir machen das jetzt einfach, kann das vielleicht ein bisschen so einen Spalt irgendwo machen, ja, ein bisschen so eine Bruchstelle, ein bisschen ein Reiben. Ja, und ich stelle mir das rein spannend vor und nicht mal anstrengend, ja, weil ich glaube eher, dass das was sein wird, was sich halt dann so, es ist wie so Begegnungen sind. Ja. Mhm. Ja. Und es gibt jetzt schon ganz viele Ideen, die einfach in der Kommunistraße nie gegangen sind, wo Leute an uns jetzt schon herantreten oder ich irgendwie neue Ideen entwickeln, weil ich mir denke, boah, super, ist das genial, weil man kann immer sogar das ist so ein rechteckiges also die Grundfläche ist mehr oder weniger rechteckig. Und weil es eben an drei Seiten Glas hat, kann man wirklich quasi, man kann von dem einen Außen durch den Raum durch in das andere Außen mit Licht zum Beispiel arbeiten. Du kannst wirklich Raum auflösen. Das ist so genial. Mhm. Also ich sehe da schon ganz viele Dinge. Keine Ahnung. Ich finde das ja auch genau aus dem Grund, was du jetzt gesagt hast, super spannend, eben diese Brückenbildung, weil eben mit dieser Fragmentisierung, dieser Individualisierung braucht es einfach einen öffentlichen Raum, wo Begegnungen stattfinden und wo auch unterschiedliche Lebensmodelle, Gedanken sich treffen können und dann auch was Neues entstehen kann und sie vielleicht auch drauf kommt, dass man sich nichts zu sagen hat, aber es muss auf jeden Fall irgendwo Gesellschaftlichkeit stattfinden, gerade in Demokratien und in hochkomplexen modernen Gesellschaften. Irgendwo muss man auch gegenüberstehend Informationen austauschen und will man auch. Also ich glaube, das ist auch was so ein Badge per se möchte und was uns sich. Also mir tut es auf jeden Fall gut. Ja, mehr. Nein, das freut mich auch. Und deswegen ist auch die Entscheidung, und also nur zum Raum nochmal, gell, ob man das dann bewusst so gewählt hat. Das ist das Aufbrechen von diesen Klischees. Also es ist in Graz oder so, dass diese Links-Rechts-Murufer-Geschichte relativ persistent ist, sagt man in der Geografie. Also die haltet sich einfach sehr lange und dass da auch so gewisse Lagerbildungen gibt, also zwischen Bürgertum und Arbeiter, das ist links-rechts-Mur. Ich finde es super, wenn es aufgebrochen wird, weil das ist einfach nicht mehr repräsentativ auch für die Wirklichkeit. Ja, genau. Also genau. Diese klaren Klassenlager oder was ich, das ist nicht, das 21. Jahrhundert wird viel, viel differenzierter und anders auf jeden Fall. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, das ist, also auch mit dieser ganzen Geschichte und mit dem Hintergrund, wo wir jetzt eh viel geredet haben, über diese ganzen vielen Dinge, wo ich da irgendwie mit involviert war, ich habe wirklich auch so das Gefühl, ich habe auch eine Verantwortung. Ja? Ich kann jetzt nicht, ich bin nicht nur eine Privatperson, ich bin natürlich auch eine Privatperson und ich mag auch meine eigenen Geschichten machen und ich mag auch ab und zu nichts damit zu tun haben. Ja? Aber wenn man schon die Möglichkeit hat, da mitzugestalten, ja, dann finde ich, muss man es auch tun. Ja? Weil diese ich habe immer so das Gefühl, es gibt so Zeitfenster für Dinge, ja. Und ich habe eh das Glück gehabt, oder wie auch immer, auf jeden Fall war ich halt immer zu diesen Momenten des Piratenreiters, oder wo es mir nicht so angefangen hat, oder so. Da war ich halt gerade da, ja. Und nachdem mich die Sachen halt auch interessieren und ich auch bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, das muss man auch sagen, das muss man halt auch tun wollen. Ja. Und da finde ich schon, können sich einige Leute einfach bei der Nase nehmen und die sagen, okay, ein bisschen was kann man schon machen. Ja. Also dieses immer da drüber zu matschkern, dass das alles nicht geht, finde ich, ist einfach zu, das ist langweilig. Ja. Man muss einfach, und man muss das ja nicht übertreiben, ja, ich will von niemandem, dass die Menschen dann irgendwie das Gefühl haben, sie haben überhaupt kein eigenes Leben mehr oder so. Aber es muss irgendwie, ich sehe ja, ja, also ich kann ja, ich bin ja quasi selbst der Beweis dafür, dass diese Praxis funktioniert, dass man tatsächlich was tun kann. Und ich merke eben auch, dass diese Praxis auch zeigt, dass einem das auch gut tut, ja, und dass man aus dem heraus auch unglaublich viel Kraft erschöpfen kann. Also es ist ja nicht nur so, dass das anstrengend ist, sondern das ist ja unglaublich schön und toll, da gestalten zu können, ja, und dann mit Leuten zu tun zu haben, die das auch tun wollen, ja, und wo aus dem also wieder was entsteht, und das hat tatsächlich was mit uns Menschen zu tun und ist nicht irgendeine aufgesetzte, komische, oberflächliche Geschichte oder so, sondern es ist wirklich, das ist jetzt, ja. Ich finde es ganz, ganz spannend, immer wieder zu versuchen, dass man irgendwie versucht, in die Gegenwart zu kommen. Ja. Ja, und in dem Jetzt zu handeln und mit denen, die da sind, und gemeinsam zu überlegen, was ist das, wo wir dahin wollen und wie weit kommen wir mit unserem Konsens und wie weit hält man Dissens auch aus, ja, und sagen, okay, das ist völlig okay, dass du das anders siehst als ich. Ja. Und irgendwo muss es aber so einen Rahmen geben, wo wir sagen, okay, auf den können wir uns einigen und von dem aus können wir weiterdenken. Mhm. Das war jetzt ein schönes Schlusswort, oder? Ja, das ist sehr schön. Ich will das selber Gott. Ja, voll. Na, weil ich das ja so sehe, weil man dann irgendwie denkt, ja, es muss doch gehen. Ja. Man spürt die Freiheit, die Lebendigkeit einfach in dem Moment. So. Genau. Das ist super. Und das gibt dann Energie. Und ja, und die wirklich, ich denke mal, das ist quasi mein PS zu meinem schönen Schlusswort. Wenn nicht wir, die wir irgendwie, wie soll ich sagen, verstehen, was wir tun, wenn nicht wir was tun, wer sollte sich nur trauen, irgendwas zu machen? Ich meine, das ist echt völlig verrückt, oder? Ja. Ich habe jetzt gerade mit einer Künstlerin geredet, die jetzt da hoffentlich in nächster Zeit ein bisschen mehr intensiver mitarbeiten wird in der ESG, eben also auf dieser Vermittlungsebene. Das eine von denen, die wir jetzt einladen für das erste Projekt, also nicht für die Ausstellung, sondern für das erste Projekt, die heißt Donna Metzler, die ist von den Gender Changers. Die hat den Eclectic Tech Carnival irgendwie mit initiiert. Da geht es irgendwie so um Feminismus, Technologie, freie Software, Auseinandersetzung und so. Und die habe ich eingeladen zu kommen. Die sieht sich selber nicht als Künstlerin, ist sie ja nicht. Ja. Die kommt wirklich so von der Programmierung her und diese Community-Welten, freie Software. Und dann hat sie immer gesagt, ja, find sie eh super, sie kennt man gern, aber sie weiß echt nicht, was sie da, also was, wer ist sie da, was für Funktion hat sie da? Und dann haben wir das eigentlich gemeinsam überlegt und ich habe dann gesagt, du weißt, eigentlich fände ich es ganz toll, wenn wir uns gemeinsam Zeit dafür nehmen täten, wofür wir uns jetzt gern Zeit nehmen würden, nämlich zu überlegen, wie unsere zukünftige Zusammenarbeit, wie das ausschauen kann. Ja? Und jetzt haben wir das so für uns gedacht und so wird es dann auch, also so wird es funktionieren. Sie macht es, der Arbeitstitel ist Office of Collaboration. Und da gibt es dann, sie hat zwei Stunden Bürozeiten täglich, immer am Nachmittag, von 17 bis 19 Uhr. Und dann kann man sich mit ihr gemeinsam, also man kann sich mit ihr unterhalten über die so verschiedenen Aspekte des Zusammenarbeitens. Mhm. Weil das ist das, was wir tun wollen. Ja? Und wir, also ich komme auch noch dazu, aber das ist ja dann später entstanden, dass wir tatsächlich für nächstes Jahr etwas Konkretes auch planen. Ja? Aber im Prinzip geht es einfach schon auch darum, dass wir uns darüber auseinandersetzen, wie wir die Dinge denn tun und wie wir sie tun wollen. Und wenn wir uns dafür keine Zeit nehmen, ja, und wenn wir die Zeit dann nicht definieren dafür, dann wird es auch nicht passieren. Ja. Weil auch wir nicht zwischen Tür und Angel das dann auch noch machen können und das dann auch noch. Ja. Und das heißt, ich will einfach von dem, wie wir uns dieses inhaltliche Programm auch vorstellen und wie sich das entwickelt, auch wirklich immer von dem ausgehen, was wir einfach sehen und mitkriegen und erleben und spüren eben auch, was notwendig ist. Und die Sachen müssen wir tun. Und mir ist das wurscht, ob das dann gerade hip ist oder nicht. Ja. Weil das ist völlig irrelevant. Ich glaube, wir können noch mal ein bisschen Werbung machen für die neue Eröffnung von der ESG. Ja, was wird passieren? Also es ist am 12. September, 19 Uhr geht's los. Genau. 18.30 Uhr. Ah, okay, da steht auch. Okay, gut. Also wir haben ja gerade den Flyer. Achso, Flyer vor uns. Programm ab 18.30 Uhr darf man rein. Sein, also okay. Gut. Was wird da passieren? Was kann man sich freuen? Also worauf man sich freuen kann, ist sowieso der Ort selber. Ja, und ich glaube, dass das schon irgendwie ganz toll ist und ich freue mich auf das, den jetzt einfach mit vielen Menschen gefühlt zu erleben. Und wir haben halt, wir haben irgendwie hin und her überlegt, wie wir das machen sollen bei der Eröffnung, weil so riesig ist der Raum ja jetzt auch wieder nicht. Ja? Und ich habe aber trotzdem gedacht, es wäre schön, wenn wir diese vielen verschiedenen Formen und Formate, mit denen wir uns beschäftigen, wenn die da irgendwie drin wären. Und deswegen gibt es sowohl Installationen, ja, die dann teilweise auch dann länger zu sehen sein werden, weil wir das teilweise beim Steirischen Herbst dann auch fortführen werden. Mhm. Es gibt ein Lecture, einen Vortrag von der Marina Grüschnitsch, die ist Theoretikerin und Künstlerin selber auch, die mit der arbeiten wir seit 1996 zusammen oder so. Nein, Entschuldigung, 2006, so geht das bei so langen Geschichten. seit 2006 oder 2005, kennen uns aber schon länger und das ist so eine ganz tolle und feine Zusammenarbeit, weil ich sehr viele verschiedene Gesichter haben kann. Das heißt, es ist manchmal so, dass sie als Künstlerin mit dabei war, sie war bei zwei Symposien und zwei Ausstellungen als Mitorganisatorin und Kuratorin da irgendwie mit dabei. Und die ist eine sehr, sehr scharf denkende politische Künstlerin. Und sie ist aus Ljubljana, unterrichtet in Wien an der Akademie und hat sozusagen einfach auch so von ihrer Geschichte, sie dürfte auch so alt sein wie ich, so Mitte 40 oder so, von ihrer Geschichte her, die Jugoslawien noch bewusst erlebt, ja, und hat dieses Ost- und Westeuropa noch bewusst erlebt und die ganzen politischen Konsequenzen aus dem heraus, dann auch nach 89 und ist einfach sehr scharf in ihrer Analyse dessen, wie Machtstrukturen in einer Gesellschaft funktionieren und kann es aber immer sehr gut in Verbindung bringen mit Kunst. Und deswegen war das für mich so, wie soll ich sagen, sie ist eine Frau, sie ist eine Feministin, also es war quasi die, im Prinzip die Idealbesetzung eigentlich für das. Und wir sind befreundet und das war auch für mich so ein, einfach schön zu wissen, da kommt jetzt jemand, die das auch wirklich gern tut und wo ich sie weiß, sie hat sich total gefreut, dass sie das machen soll und so. Also es war einfach total stimmig. Wir haben diesmal zu Beginn ein paar Politikerinnen mit einem Programm, weil es zum einen wirklich so ist, dass man jetzt tatsächlich, vor allem was den Umzug und so anbelangt von der Stadt Graz, jetzt einfach vielleicht schon Unterstützung gekriegt haben, ohne dass das irgendwie nicht gehen wird. Und zum anderen auch, um so irgendwie zu sagen, okay, wir wollen sie in die Verantwortung nehmen. Ja? Wir wollen auch, dass sie sich zu diesen Dingen, die wirklich experimentelle Kunst sind und die nicht einfach konsumierbar sind, genauso damit auseinandersetzen, wie mit irgendeiner Eröffnung von also irgendwas, sagen wir mal, schon etablierten, nennen wir es mal irgendwie so. Und das finde ich schon ganz gut, weil ich schon gespannt bin und wenn ihr weiß, das wird so ein Moment sein, wo ein paar von denen dann auch andere Begegnungen haben werden, als sie es normalerweise haben. Also ist das auch ganz gut, weil ich glaube, die Begegnungen muss man schaffen. Ja? Das heißt nicht, dass man das immer mag, aber man muss so Situationen schaffen, wo das überhaupt noch sein kann. Ja? Weil sonst sind wir wirklich überhaupt nur noch getrennt voneinander. Und dann freue ich mich irgendwie einfach auch auf alles Musikalische und die Interventionen, die kommen werden. Die Idee beim Programm war, und das sind ganz viele Leute, zähle ich dir nicht auf, oder machst du das dann noch, keine Ahnung. Die Idee vom Programm her war, einerseits sind es wirklich spezifische, ganz bewusste Einladungen, das sind die Installationen mit den konkreten Projekten. Und die Künstler und Künstlerinnen sind die Diane Ludin, die Pei Wen Liu, die Els van Riel und der Wernfried Lackner. Und dann habe ich aber noch ganz viele Leute, also die Künstler und Künstlerinnen eingeladen und kontaktiert, mit denen wir schon sehr lange zusammenarbeiten. Und da habe ich ihnen einfach gesagt, es ist so, wir eröffnen am 12., es gibt Basisinfrastruktur, normales Mischpult, wo man sich einfach einstoppeln kann, wenn man jetzt Musik machen will, oder die Möglichkeit, irgendeine Art von Intervention zu tun. Es wird nicht bleiben, ja, das heißt, am 13. ist quasi dann gleich schon wieder zu, damit wir dann aufbauen können für die Ausstellung. Mhm. Es geht jetzt wirklich um diesen einen Tag, und deswegen sollten jetzt nicht gleich Installationen überlegen. Und das war die offene Einladung. Und aus dieser offenen Einladung sind dann ganz viele Sachen entstanden. Ja, und da gibt es jetzt irgendwie so Kurzkonzerte und Interventionen. Und es gibt ein Konzert von einer Band, das freue ich mich auch schon sehr, Just Friends and Lovers. Sehr, sehr fein, sehr nett. Und da DJ Somano, den Robert Lepenick und den Maro. Also ich habe einfach auch geschaut, dass man auch da wiederum, dass wir diese Transition, diesen Übergang von dem einen zum anderen Ort schon mit dem machen, dass wir sagen, okay, da gibt es ein paar Sachen, die waren so noch nicht, ja, aber es gibt ein paar, wo wir wollen das wirklich mit den Menschen gemeinsam machen, mit denen wir einfach da schon lange gemeinsam arbeiten. Und das soll einfach fest sein. Mhm. Genau. Ja, klingt gut. Ja. Ja. Sehr. Also, ich werde da sein. Ja, super. Ich bin leider nicht in Graz. Du, aber das Haus gibt es ja länger. Aber ich schaffe es ja später noch mehr, klar. Ja, genau. Öfters. Ja, schön. Ja, das Einzige, was ich noch gedacht hätte, wäre irgendwie so ein bisschen so exemplarische Ausstellungen oder irgendwas den Hörerinnen und Hörern ein bisschen näher zu bringen. Ja. Und vielleicht, dass man da, also wie du willst, aber vielleicht eher mehr so, was habt ihr geplant im nächsten Jahr? Okay. Oder dass man ein bisschen mitbekommt, was jetzt eine Ausstellung bei euch sein kann, was das heißt. Ja, genau. Ihr habt so doch sehr, sehr unterschiedliche Formate. Ja, das stimmt. Also, ich meine, das eine ist das, dass man einfach als, das hat vor allem krafttechnische Gründe, überlegt haben, dass wir heuer die Ausstellung, die wir am 21. September eröffnen, die heißt I Share, Therefore I Am, bis zum Jahresende durchziehen. Das hat wirklich viel damit zu tun, dass wir schauen wollen, das soll, die erste Ausstellung soll schon irgendwie symbolisch ein bisschen so ein, Überblick geht nicht, ja, aber so ein bisschen so eine Bandbreite an Formen und an Personen irgendwie zeigen. Und damit das funktioniert, damit diese Vielfalt irgendwie spürbar wird, sind das natürlich auch mehrere Menschen, das sind insgesamt 11, ja. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir die jetzt immer einen längeren Zeitraum rennen, weil wir auch schauen wollen, wie dieser neue Raum funktioniert. Und jetzt ist das so, das besteht aus verschiedensten Materialien und auch Themen, ja. Und vielleicht nehme ich das einfach so als Beispiel, und vielleicht kann ich es an dem ganz gut konkret machen. Ich habe die Leute eingeladen, ungefähr vom, also die erste Kontaktaufnahme war so vielleicht vor einem Jahr oder so. Und dann haben wir das angefangen zu konkretisieren, jetzt dann halt im Winter, Frühjahr. Mhm. Die Idee war, dass wir irgendwie ein bisschen reinschauen in das, dass man einerseits, wo fange ich denn an? Einerseits ist so, wir verwenden alle mit einer großen Selbstverständlichkeit die verschiedensten Technologien. Das ist auch gut so, ja. Das ist ganz klar, das umgibt uns und das braucht man und das sind irgendwie eben so, weiß ich nicht, das geht vom Aufnahmegerät über das Mobiltelefon, das da liegt, die Computer, die uns umgeben, die Lautsprecher, das Radl, mit dem man fährt. Also alles das, was halt so da ist, ja. Mhm. Jetzt gibt's ein paar von diesen Funktionsweisen, die haben, die unsere Arbeitsweise beeinflussen, ja. Also es ist nicht nur so, dass ich sage, ich muss jetzt telefonieren, deswegen nehme ich mein Telefon, sondern weil ich jetzt auch mittlerweile ein Smartphone habe, drücke halt nicht mehr, sondern ich wisch, keine Ahnung. Also es gibt Konsequenzen aus dem Ausland. Also muss ich zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Handschuh anhätte, muss ich ihn ausziehen. Okay. Ja? Mhm. Ist jetzt nichts Dramatisches, ja, aber es gibt halt irgendwie die dramatischeren Dinge, die massiveren und die weniger, die nicht so tragisch sind. Und jetzt habe ich, also auf der einen Seite finde ich es einfach ganz super, was uns diese Technologien irgendwie ermöglichen und was uns irgendwie so, was wir selber darüber jetzt als Künstlerinnen und Künstler irgendwie ausdrücken können. Und auf der anderen Seite finde ich es halt manchmal ein bisschen schwierig zu sehen oder zwiespältig, was das eben dann mit uns und dem, was uns umgibt, irgendwie tut. Und eine von diesen Geschichten ist einfach, dass man dann merkt, die Auseinandersetzungszeit zum Beispiel mit Projekten, also mit künstlerischen, aber auch mit, oder mit Texten, das ist ganz wurscht, was es ist. Ja. Das ist extrem kurz. Ja. Das ist so, keine Ahnung, man schaut, man im Prinzip ist so, man überfliegt was und wenn es nicht gleich irgendwie irgendwo erwischt, dann ist es schon wieder weg, weil so viel anderes da ist. Ja. Also die Konkurrenz von den anderen Dingen und Anregungen und so ist einfach enorm. Und jetzt tendieren wir halt irgendwie alle zu dieser Geschwindigkeit. Aber ich glaube, dass diese Geschwindigkeit uns letztlich viel nimmt. Also mache ich gern irgendwie so Fragen stellen, wo man sagt, okay, das ist schon super, aber gleichzeitig ist es vielleicht ein bisschen wenig, wenn ich nur sage, I like oder I don't. Ja, also irgendwie sozusagen mit Klicken. Also tendenziell natürlich was Oberflächliches. Es ist furchtbar oberflächlich. Oh. Ja. Und das ist aber auch logisch, es erklärt sich aus der Menge, ja. Macht es aber nicht besser. So rein quantitativer. Genau. Ja, genau. Und das finde ich halt irgendwie so, das kann sich, also das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, das kann es nicht gewesen sein. Ja. Und nachdem die Kunst für mich schon eine dieser Möglichkeiten ist, da in die Tiefe zu gehen oder das von mir aus ins Absurde zu ziehen, also es kann auch durchaus total lustig sein oder spielerisch, das geht jetzt nicht immer, aber wenn das sehr ernsthafte Ideen sind, sind nicht unbedingt die Formen dazu immer so ernst. Von dem, wie sie sich angespüren. Ja. Mein Projekt zum Beispiel ist das, wenn wir eh da schon sehen, das geht dann bis zum Jahresende, von Wernfried Lackner, das heißt Army of Darkness. Das ist total super, das habe ich schon mal gesehen. Und das werden wir jetzt in einer bisschen adaptierten Form eben in der Bürgergasse in der Neuen Esk dann präsentieren. Und zwar funktioniert das so, da hängen, von der Decke hängen 2 E-Gitarren und 2 E-Bässe mit den Seiten nach unten und zwar ungefähr gerade nur so 10 cm weg vom Boden. Unter denen sind am Boden schwarze Linien markiert, mit einem Isobandel einfach geklebt. Und das sind die Orientierungslinien für kleine Roboter. Die Roboter schauen aus wie kleine Autos. Ja? Und die können jetzt diesen Linien entlang fahren. Hinten, am Hinterteil quasi, hat jedes Auto ein paar Kabelbinder außerstehen. Ganz normale, klassische Kabelbinder. Und die fahren dann unter den Gitarren und E-Bässen durch und spielen die. Und das ist so genial. Und dann gibt's halt irgendwie für diesen Raum, wo die sich bewegen, einfach mit Latten, damit man sie nicht verlieren quasi, gibt es sozusagen so eine Begrenzung. Ja? Weil die haben 2 Sensoren, diese Mini-Roboter. Zum einen eben dieses Licht dunkeln, das heißt, deswegen können sie den schwarzen Linien folgen. Und zum anderen verstehen sie unter Anführungszeichen, sie kriegen mit, kapieren, wie immer man das sagen soll, wenn sie irgendwo zu wie fahren. Ja. Sie werden dann ein bisschen langsamer, fahren dann einfach wirklich gerade zurück und drehen um und können von dort wieder wegfahren. Das heißt, in dem Moment, wo du einen begrenzten Raum hast und diese schwarzen Linien, können die sich eigentlich autonom bewegen. Ja. Aber es ist nicht vorgegeben eben der ganze Ablauf, sondern nein, es ist das sind die zwei Parameter, sind fix. Genau, genau. Und ich finde das deswegen so schön. Also es ist wirklich, es hat ganz viel. Es ist vom kompositorischen, also das rennt dann ein recht komplexer Algorithmus noch im Hintergrund, der dann letztlich wirklich die Komposition gestaltet. Das ist das, was, also eben von Bernfried Lackner. Ja. Was es macht oder was es mit mir gemacht hat, wo ich es das erste Mal gesehen habe, war, ich war total fasziniert. Ja. Ich habe auch so eine Affinität zur Technologie. Ich finde es wirklich faszinierend, was alles geht. Und ich würde es auch nicht geringschätzen oder so. Aber es hat auch, deswegen, wo ich das gesehen habe, war ich echt total baff und war, wow, ich weiß, dass es schon viel kompliziertere Sachen gibt, ist mir klar. Ja. Aber trotzdem ist es einfach so das hat was Beeindruckendes. Und gleichzeitig habe ich es auch extrem unheimlich gefunden, weil die eben diese kleinen, und das sind so Selbstbau, DIY-Dinger, die man einfach in einem Geschäft irgendwie kaufen kann. Ja, also die Technologie, die Technik, das Wissen ist sozusagen schon in unserem Alltag, weil du kannst, ich meine, da ist es eine nette, kleine, harmlose Installation sozusagen. Ja? Du kannst ja andere Sachen auch damit machen. Also das kriegt so Untiefen irgendwie. Ja? Das Gleiche mit der Komposition. Es ist total, also mir gefällt es. Ja? Ich finde das total schön. Er hat es als Drone Rock bezeichnet oder so irgendwie. Und gleichzeitig fragt es halt dann auch danach, braucht es dann tatsächlich die, und ich bin ja auch Komponistin, ja? Braucht es mich noch? Bin ich schon völlig überflüssig in dem? Also es öffnet ganz, ganz viele Ebenen und es hat aber trotzdem eben auch dieses Leichte und Spielerische und so. Und das finde ich schön. Ja? Ja, es wirkt so unscheinbar durch das Musik machen, aber ja. Im Prinzip ist ja. Die Technologie dahinter, die Algorithmen, das ist eben ja. Diese künstliche Intelligenz. Ja, genau. Die halt natürlich auch in Drohnen verwendet werden, genau. In allen möglichen Science-Fiction-Werken genau. Auch. Genau. Also die ich eben auch nicht nur für den Menschen arbeiten kann. Mhm. Und das ist natürlich ganz eine spannende Ambivalenz, die er so drauf tut. Genau, und das finde ich einfach, und das Wichtige finde ich, ist, dass eben trotzdem das zuzulassen, auch, dass das wirklich super ist und schön ist. Und das ist faszinierend, dass das geht und dass sich Menschen das irgendwie ausgedüftelt haben, dass das hin hat. Das finde ich wirklich toll. Aber man muss einfach wirklich darüber nachdenken, wofür es dann schon verwendet wird. Deswegen finde ich den Titel auch so gut. Ja? Mhm. Army of Darkness. Mhm. Und wenn du es siehst, musst du einfach abhauen, weil das so absurd lächerlich wirkt im ersten Moment und dann ist es aber gar nicht. Ja? Also es ist so quasi, es erwischt dann ein bisschen von hinten. Und das finde ich so repräsentiert ein bisschen, wie wir das so tun. Eine andere Arbeit, was nehme ich denn noch? Worauf ich mich zum Beispiel auch sehr freue, und das ist wahrscheinlich für euch auch sehr interessant, die Femke Snelting kommt. Die Femke Snelting ist Holländerin, die lebt in Brüssel. Und die ist eine von denen, die konstant mit betreibt und betreut. Das ist eine Organisation, die könnte man irgendwie ein bisschen vergleichen mit Murte. Also die Idee ist, sich mit freier Software zu beschäftigen. Die betreiben ein paar eigene Server, Housing, haben so Virtual Hosts für Leute und Virtual Machines mittlerweile im Rennen und so. Versuchen vielleicht, die so in der Kunst und in dem Fall immer in der Designproduktion tätig sind, zu unterstützen, auch darin, dass sie freie Software verwenden können in ihrer Produktion. Weil sie selber eben vom Design-Hintergrund her kommt, beschäftigt sich ja viel mit Grafik und solchen Dingen. Die haben, glaube ich, die erste reine freie Software-Grafikfirma gegründet in Brüssel und so. Also die sind echt sehr, sehr aktiv. Die haben ja ungefähr in der gleichen Zeit angefangen wie Murte, also auch so Mitte, Ende der 1990er, mit ähnlichen Überlegungen, ja, dass man sagt, wenn man mit diesem Medium zusammen, wenn man in diesem und mit diesem Medium arbeiten will, dann braucht man auch irgendwie Zugriff drauf, ja, da muss man die Kisten aufschrauben können und die Platten austauschen oder wie auch immer. Und die schlagen sich auch mit ähnlichen Fragen jetzt herum, wie es also jetzt nicht nur in Brüssel oder in Graz, sondern in anderen Städten ist, dass sehr viele von diesen aus der Kunst oder diesen künstlerischen Praxen heraus entstandene kleine Netzwerke sich halt fragen, okay, was ist unsere Rolle jetzt, ja, angesichts der Cloud, angesichts dieser ganzen Moloche, die da irgendwie herum sind, was ist das Spezielle und Spezifische, was wir tun können, was wir tun müssen, was wir tun sollen, ja, wie ist unsere Rolle jetzt, ja, und wie definieren wir die künstlerisch, wie definieren wir sie technisch, gibt es da überhaupt einen Unterschied, wo wir die Grenzen ziehen und so. Und also da habe ich das sehr, sehr spannend gefunden. Wir haben uns über Dezentralität und Zentrale, also Decentral und Central Services und solche Geschichten sehr viel unterhalten, ja, um eben mal zu schauen, was schaffen wir, ja, was macht da einen Sinn, dass wir als sozusagen kleine Gruppen von Personen da irgendwie versuchen, eine Infrastruktur aufrechtzuerhalten, was sollte man gescheiterweise delegieren und wo ist es ganz wichtig, dass man die Kontrolle über bestimmte Dinge eben nicht aufgibt. Und was sie machen wird, ist, dass sie wird einen Vortrag halten und einen kleinen Workshop oder wie immer, und so ein Get-Together wollen wir mehr machen. Sie will schauen, wie die wie diese Versionskontroll-Software-Systeme, die es so gibt, ja, die man eigentlich ja mehr aus der Softwareentwicklung kennt oder so, wie die sich mittlerweile auswirken in der Kunst- und Designproduktion, weil es wird dort auch mehr und mehr eingesetzt. Und das ist recht spannend, weil es ist vom System her was wirklich aus der Hardcore-Technik kommt, kannst du sagen. Und das mittlerweile so Eingang gefunden hat in alle möglichen anderen Dinge und andere Bereiche, wo man wirklich schon feststellen kann, dass sich die Art der Produktion geändert hat. Und das finde ich extrem spannend. Das, mit dem wird sie sich auch beschäftigen. Und da wird es dann, also ich werde dann eine Installation machen, das wird aber erst entstehen, wenn sie dann da ist. Also da, eben, da weiß ich noch nicht, was sein wird. Ja? Und das finde ich auch total schön. Das ist spannend, weil es selber findet in der Wissenschaft auch gerade statt. In vielen Bereichen. Gerade so Versionierung. Genau. Das finde ich ganz super, sich das irgendwie genau anzuschauen und immer. Und sie ist eine sehr genaue Denkerin. Ja, und sie ist ganz scharf in dem immer wieder zu sagen, will man das nicht, was bedeutet das, was sind die Konsequenzen von dem. Also ich finde das einen großen, für mich ist das immer eine große, große Freude, dann mit Menschen irgendwie zu tun zu haben, die so genau sind, gell? Und dann immer wieder nur sagen, nein, das stimmt aber nicht. Nein, das stimmt aber auch nicht. Ja? Und das ist manchmal auch wirklich, da brutzelt schon das Hirn, ja? Da raucht schon. Und dann ich so, was, wieso geht denn das jetzt wieder nicht? Moment. Und dann muss man wieder drüber nachdenken und so. Das ist so genial. Aber das ist dann echt, also das ist echt, ja. Und aus dem, also entsteht dann eben, keine Ahnung, ja. Sie hat irgendwie gesagt, ja, sie macht einen Vortrag, aber vielleicht wird sie ja eher so ein DJ-Set, sie weiß es nicht klar. Ja. Und das ist wichtig, und das ist wichtig, dass die Ästner immer sagt, okay, du weißt es nicht, passt, dann weißt du es halt noch nicht. Ja. Und nicht zu sagen, du, jetzt muss ich aber die Presseaussendung machen und du musst mir das jetzt sagen. Mhm. Ich meine, ich mache dann eine Presseaussendung und versuche halt irgendwie die Idee so zu beschreiben, dass man kapiert, worum es geht und wo es dann egal ist, unter Anführungszeichen, ist es jetzt eine Installation oder ein DJ-Set. Weil die Form eine ist, die sie in dem Moment oder bis dorthin entwickeln wird und dann entscheiden wird und man dann sehen wird, was das dann war. Vielleicht gibt es ja die Schublade nicht, wo man sagen kann, das ist es. Ja? Und vielleicht brauchen wir die ja nicht. Ich hoffe, dass wir sie nicht brauchen. Solche Sachen. Was? Genau. Ja, danke. Das war's jetzt. Es gibt im Prinzip alle vorbeischauen. Ja, genau. Zur Eröffnung. Genau. Und dann auch. Einen sehr spannenden Abend an. Und natürlich nachher auch. Und ich hoffe, wir werden dich wieder mal bei uns zu Gast haben. Sehr, ich glaube, die gerne. Themen. Ich glaube, da gibt es noch einiges. Ja, ich sehe es erwartet. Und ja. Zum Beispiel eben Feminismus. Mhm. Gerade im Technischen natürlich super spannend, ja, aber auch Kunst generell und gesellschaftlich. Aber ja, hoffe, wir werden uns da bald mal wieder sehen und vielen Dank von uns beiden. Danke vielmals für die Einladung. Es ist auch wohltuend, wenn man so selber ein bisschen nachdenken muss über das, wie das eigentlich, wo das alles herkommt. Also noch nicht zu viele Geschichtsstunden geben müssen. Nein. Das ist eh gut. Nostalgie. Nostalgie interessiert mich gar nicht. Aber irgendwie zu verstehen auch selber gern, muss ich schon wieder noch was sagen. was ich nämlich wichtig finde, ist, dass man, gerade weil wir uns so viel mit Technologie beschäftigen alle, gell, auch immer wieder das zeitlich gescheit zu kontextualisieren, damit man versteht, weil es ist nicht nur, die Maschinen waren langsamer, ja, sondern Das war überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht, dass wir Sachen gemacht haben, wo das dann irgendwie, wenn das über Nacht gerechnet hat, waren wir ganz froh, wenn sich das ausgegangen ist über Nacht, wo es jetzt irgendwie, wo man nach 10 Minuten schon krippelig wird. Ne? Das finde ich, also das immer mitdenken und mittransportieren, wo das hingehört, ja? In welche auch politische und atmosphärische Zeit das irgendwie gehört. Ja, insbesondere die Kommerzialisierung des Netz. Also ja, das ist für Wissenschaft gegründet worden. Und ja, genau. War am Anfang mit Geld, hat da überhaupt nicht irgendwie. Ja, und da ist auch niemand auf die Idee gekommen, dass man überhaupt. Ich weiß noch, wie das irgendwie war, wo Leute irgendwie beschrieben haben, wie sie angefangen haben, Passwörter einzuführen. Was es ja am Anfang auch nicht gegeben hat. Ja? Ja, weil das ja auch. Weil das, was die da dann haben auf den Maschinen sowieso. also eben die wissenschaftliche, die Arbeit war wie auch immer. Ja? Also jetzt nicht mein privates, eigenes kleines Archiv oder so, wo man sich dann schon vielleicht überlegen kann, will man das jetzt irgendwie mit allen teilen. Aber für das war das nicht. Ja? Und das war für die völlig selbstverständlich, dass alle das alles sehen können. Mhm. Kann man sich nicht mehr. Es gibt ein Buch, das finde ich da, also ich kenne das Cover, aber ich möchte mir das unbedingt besorgen. Das heißt irgendwie sowas wie: Grandpa, please tell me more stories about when the internet was free to download everything. Oder irgendwie so in der Art geht das. Mhm. Okay. Ich muss nachschauen. Irgendwie weiß nicht mehr, wo ich das gibt. Ja, wenn wir es finden, werden wir es verlinken. Ja. Und sonst schließen wir jetzt ab. Noch genau. Kurz verabschieden bei den Hörerinnen. Winke, winke. Winke, winke. Winke, winke. Ja, natürlich ist auch unser Podcast für alle offen zugänglich, Creative Commons wieder CC BY lizenziert und hoffentlich bis demnächst. Tschüss. Tschüss.